Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncum & Taste Podcast. Zu finden unter www.uncumandtaste.de. Die 48. Folge haben wir heute und abermals erwartet euch ein ganzer Batzen von News und ein wunderschönes Hauptthema. Tatsächlich haben wir eine Woche länger gebraucht als eigentlich gedacht, aber wir haben beschlossen, wir machen es auf jeden Fall jetzt so, dass wir es wieder am Sonntag rausbringen, damit wir irgendwann mal wieder in unseren Rhythmus reinkommen. Das heißt, jetzt definitiv 2 Wochen Pause maximal und dann kommt wirklich der nächste Podcast. Tatsächlich war es aber eigentlich ganz okay, glaube ich. Wir haben in den Wochen jetzt nicht so mega viel verpasst. Gibt schon einige News, die ganz interessant waren und über die wir auch reden werden. Wird, glaube ich, ein recht rant-intensiver Podcast. Aber bevor wir in den ganzen Kram kommen und auch in eine kleine News-Übersicht, natürlich wie immer erstmal die Frage, Joe, wie geht's dir? Wie fit bist du? Wie viel Bock hast du, Podcasts aufzunehmen? Ich habe überhaupt keinen Bock, Podcasts aufzunehmen. Oh, verdammt! Was hättest du da nicht sagen dürfen? Merlin nervt mich so in letzter Zeit, nein. ich habe Bock auch Podcasts aufzunehmen, endlich mal wieder ein bisschen mehr mit Spielen zu beschäftigen. Ich war die letzten Wochen doch sehr beschäftigt mit Studieren und Masterarbeit schreiben und das all diesen angenehmen Dingen. Willkommene Abwechslung. Ja, das macht Sinn. Und bei dir? Ich war die letzten Wochen nicht mit Studium und Masterarbeit beschäftigt, sondern mit 1000 anderen Dingen. Und freue mich tatsächlich auch drauf. Zum einen, weil wir schon länger nicht mehr aufgenommen haben und zum anderen, weil wir auch wieder coole Themen heute haben. Auch Dinge, über die ich mich sehr empört habe und deswegen auch jetzt mich freue, ein bisschen drüber zu reden. Auch wenn es ein unangenehmer Anlass quasi in der Hinsicht ist. Und ja, ansonsten geht es mir auch super. Es wird langsam wieder kälter und düsterer und ich liebe es. Fantastisch. Ich habe noch herausgefunden, dass unsere neue Heizung sich an die Außentemperatur anpassen, da der Rest der Welt anscheinend ein anderes Temperaturempfinden hat als ich. Was heißt anscheinend? Das wissen wir auch schon ganz lange. Friere ich schon die ganze Zeit? Ja, tatsächlich. Stimmt, wir hatten das letztens doch irgendwann mal mit 20 Grad irgendwie sowas und du hattest trotzdem schon deine Winterjacke im Zimmer an. Richtig. Ja, naja. Ich freue mich immer auch drauf, weil es natürlich einfach auch die große Zeit des Videospielens natürlich ist, die jetzt bevorsteht. Herbst und Winter, drinnen sein, vorm Rechner sitzen, Tasse Tee in der Hand, das ist doch eigentlich das, was wir alle die ganze Zeit wollen. Oder vielleicht auch vor den Konsolen sitzen dann entsprechend. dann würde ich sagen, steigen wir doch auch mal gleich ein. Du kannst mir eine kurze Übersicht über die News geben, die wir diese Woche machen, die wir hoffentlich auch halbwegs kurz halten können, auch wenn es ein paar sind, und über das Hauptthema, was so bevorsteht. Jupp. Als erstes wollen wir über eine neue Spielankündigung reden, was wir normalerweise nicht machen, aber in dem Fall hielten wir das für angebracht, nämlich ein Spiel aus von einem bisher relativ unbekannten polnischen Studio, das Hatred heißt. Mhm. Und der Name ist bei dem Spiel anscheinend Programm. Ich möchte das jetzt noch nicht ausführen, werden wir euch noch was zu diesem Spiel erzählen, warum wir der Meinung sind, dass das erwähnenswert ist und was wir davon halten. Näheres dazu später. Danach werde ich was zum Nexus Player sagen, eine neue Android-Konsole, die von Google selbst angekündigt wurde. Bevor wir uns dann mit Microsoft beschäftigen wollen, nämlich genauer gesagt mit ihrer Paritätsklausel bei Indie-Spielen, die ja auch schon länger bekannt ist, aber auf die jetzt Phil Spencer auch nochmal ein bisschen näher eingegangen ist, warum sie das tun, und wir wollten auch darüber noch ein bisschen reden, und was dazu auch vielleicht noch ein bisschen passt, ist auch vielleicht das am heißesten debattierte Thema der letzten Wochen, nämlich das Resolution Gate um Assassin's Creed Unity, die, ja, sagen wir, den Vorwurf von Spielern, dass Ubisoft absichtlich die Auflösung der PS4-Version auf 900p runtergesetzt hat, um eben Parität mit der Xbox One zu erreichen. Mhm. Was es damit jetzt genau auf sich hat, dazu werde ich nachher noch was sagen, und wir nehmen das so ein bisschen als Aufhänger für unser Hauptthema. Wir möchten ein bisschen über die aktuelle Situation jetzt, also Current-Gen-Konsolen, also PS4 und Xbox One, reden. Ob jetzt diese ganzen Sachen wie Resolution geht und auch immer die Diskussion um 30 FPS, 60 FPS, ob das entweder Anzeichen dafür sind, dass wir vielleicht jetzt schon am Anfang der Generation mehr oder weniger, dass die Entwickler schon jetzt an technische Grenzen schon wieder stoßen, oder ob sie auch einfach die neuen Konsolen überschätzt haben und dementsprechend deswegen, was Framerate oder Auflösung aufgeht, Abstriche machen müssen. Wir möchten darüber ein bisschen reden und natürlich dann auch dementsprechend, was das für Auswirkungen auf die Zukunft oder vielleicht auch für PC-Spieler haben könnte, was wahrscheinlich vor allem für mehr interessant ist. Stimmt. Genau. Das sollen unsere heutigen Themen sein. Ich würde einfach sagen, bevor ich jetzt noch hier weiter rede, fangen wir doch gleich mal mit Hatred an. Ja, fangen wir gleich mal mit Hatred an. Der ein oder andere mag es vielleicht mitgekriegt haben, auch wenn es relativ unterm Radar geflogen ist. Ich habe mich vorhin zwischenzeitlich schon kurz gefragt, wie das passieren konnte, dass es so unterm Radar geflogen ist. Jetzt, wenn man es mit einem gewissen Abstand betrachtet, ich meine, viel Abstand habe ich nicht, so ein paar Minuten. Oder ein paar Minuten nicht, aber ne, nicht lange Zeit auf jeden Fall. Muss ich doch sagen, absolut nachvollziehbar vielleicht auch, dass es doch nicht ganz so groß geworden ist. Ja, um ein bisschen Kontext zu geben, Hatred heißt, wie Joe schon gesagt hat, das Erstlingswerk eines bisher noch recht unbekannten kleinen polnischen Studios. Das Spiel ist vom Prinzip her ein Top-Town-isometrischer Shooter, wie man den ja schon relativ oft kennt, eben so ein bisschen Retro-Feeling-mäßig. Basiert auf der Unreal Engine von Epic, sieht entsprechend auch gar nicht so wahnsinnig schlecht aus und hat aber eine, sagen wir jetzt mal, sehr fragwürdige Prämisse. Und zwar, wie das der Titel schon sagt, geht es in diesem Spiel letztendlich eigentlich nur um Hass, und zwar um den Hass des Protagonisten auf den Rest der Menschheit. Großen anderen Antrieb scheint er im Spiel erstmal nicht zu haben, zumindest gibt der Trailer nicht viel mehr her, und auch in der Beschreibung des Spiels auf der Website kann man leider nicht wahnsinnig viel mehr rauslesen. Es scheint einfach so zu sein, dass der Aufhänger des Spiels einfach ist, der Protagonist hasst alle anderen und ja, wie geht er mit diesem Hass um? Er besorgt sich eine Kalaschnikow und Granaten und bringt einfach auf möglichst brutale Art und Weise alle Zivilisten um, die irgendwie in seiner Nähe sind. Ich muss sagen, dass ich von dem Spiel, wie gesagt, überhaupt gar nichts gehört hatte. Ich bin in einem kleinen Eurogamer-Artikel drüber gestolpert, hab mir dann daraufhin den Trailer angesehen und muss sagen, dass mein größter, also beziehungsweise der Grund, warum wir überhaupt heute drüber reden wollen, für mich einfach war, dass ich diesen Trailer gesehen habe und tatsächlich einfach ein körperliches Unbehagen dabei empfunden habe, diesen Trailer zu sehen. Hab's dann Joe gesagt und der hat sich den Trailer auch angeguckt und danach waren wir uns relativ sicher, dass wir darüber was sagen wollen, definitiv. Zumal, wenn man sich dann schon wieder die ersten Kommentare in zum Beispiel NeoGAF, wo dann Joe gleich mal ein bisschen recherchiert hat, anguckt oder auch unter dem Eurogamer Artikel, muss man doch schon auch feststellen, dass es noch viel befremdlicher wird, die ganze Situation, wenn man sieht, wie positiv in Anführungsstrichen da doch viele Leute dann auch auf das Spiel reagieren. Wie ich es gerade schon gesagt habe, vom Prinzip her macht man nichts anderes als einfach top-down isometrisch so viele Zivilisten wie möglich ummähen in einem, ja, sagen wir mal, sehr schwarzfiltrig eingefärbten Spiel. Der Hauptcharakter sieht sehr, sehr klischee-mäßig nach einem Death-Metaller quasi aus. Ist deswegen allein schon, finde ich, auch in die Richtung schon eine absolute Beleidigung, weil, ne, werden sehr schön als verrückte Soziopathen dargestellt, die alle umbringen wollen. Minimaler Dialog am Anfang sagt einfach nur, wie gesagt, dass er alle hasst und deswegen alle umbringt und auch bereit ist zu sterben deswegen. Auch das Wort Genocide wird völlig schamlos in den Mund genommen. Es ist also in jeder Form wirklich geschmacklos. Über Geschmacklosigkeit lässt sich streiten, damit habe ich grundlegend kein Problem. Auch mit politischer Inkorrektheit, das habe ich kein Problem. Und zusätzlich habe ich das Gefühl nach, ja, weiß ich auch nicht, insgesamt jetzt bestimmt locker, sagen wir mal, 14, 15 Jahren, die ich jetzt Videospiele spiele, länger ja sogar, bin ich, glaube ich, auch nicht besonders empfindlich, auch was Gewalt angeht. Trotzdem war, wie gesagt, richtig körperliches Unbehagen bei mir zu fühlen, als ich diesen Trailer gesehen habe. Er ist geschmacklos und brutal ohne Ende, wenn man Leute niedersticht, ist es in so einer schönen Fatality-Animation quasi gemacht. Also es war, wie gesagt, es hat ein wirklich körperliches Unbehagen bei mir ausgelöst. Natürlich kam dann sofort dann auch die Erklärung des Entwicklers, naja, wir befinden uns in einer Welt, in der immer mehr Spieler, immer mehr Studios angenehme, höher künstlerische Spiele machen, die möglichst politisch korrekt sein sollen, möglichst einen ansprechen. Wir wollen dem entgegenwirken. Wir wollen quasi reines Entertainment bieten und das, was dem Spieler am meisten Spaß macht. Und deswegen liefern wir auch keinen anderen Kontext mehr zu diesem Amoklauf, als dass es ein Amoklauf ist. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Amoklauf-Simulator. Im ersten Moment, muss ich sagen, ist mir das tatsächlich sehr, sehr krass aufgestoßen und ich fand das super unbehaglich. Und die ersten Vergleiche, die auch schnell zum Beispiel mit sowas wie GTA kamen, haben mich noch wesentlich mehr gestört, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, das Wichtige bei derartigen Spielen und bei jeder Art von Gewaltdarstellung ist immer die Rahmung, ist immer der Kontext, den man gegeben kriegt. Das fängt an bei einer Story, die zumindest einfach erklärt, warum gewisse Dinge passieren, was natürlich immer noch nicht wieder wettmacht, dass gewisse Handlungen immer noch falsch sein können. Aber eine Story gibt zumindest ein Stück weit Rahmen und ist nicht einfach nur komplett sinnlos dadurch. Bis hin zu einfach eben den klassischen satirischen Darstellungen von Gewalt, wie man sie zum Beispiel in Fallout findet, vielleicht auch ein Stück weit Postal. Dieser überzogene Humor, der sich ein Stück weit auch daraus ergibt, diese klaren Trigger und diese klaren Punkte, die einen immer wieder darauf hinweisen, das ist nicht realistisch, das ist Blödsinn. Das soll vielleicht auch ein bisschen eben darauf hinweisen, dass eben diese Gewalt übertrieben ist und soll dann auch zum Nachdenken anregen. Dasselbe beanspruchen die Entwickler auch so ein bisschen für sich, aber weder im Trailer noch auf der Website noch in irgendeiner ihrer Aussagen lässt sich das wirklich wiederfinden. Tatsächlich habe ich das Gefühl, diese Gewalt ist wirklich schlicht und ergreifend einfach nur Mittel zum Zweck und sie wollen einfach diese Kontroverse eben nutzen, um, glaube ich, auch ein bisschen Aufmerksamkeit für ihr Spiel zu erlangen. Deswegen bin ich jetzt auch schon wieder nach ein paar Minuten ein bisschen beruhigt, dann muss sagen, naja, man sieht schon, wenn man drauf achtet, einen ganz klaren Plan und ein ganz klares, ja, sagen wir jetzt mal, ein ganz klares Intent dahinter, was genau sie eben damit bezwecken wollen, dass dieses Spiel so übertrieben brutal ist und dass es eben auch überhaupt gar keinen Kontext bietet und einfach nur eben den Menschenhass in den Vordergrund stellt. Trotzdem muss ich immer noch sagen, absolut geschmacklos. Und ich mache mir tatsächlich Sorgen über Leute, die diesen Trailer gesehen haben und in den Kommentaren geschrien haben, ich freue mich drauf, sieht super aus. Ich habe das Gefühl, in keinem normalen und gesunden Kontext kann dieses Spiel in Ordnung sein. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin der durchschnittliche Gamer, weil ich seit Ewigkeiten, durchschnittlicher Hardcore-Gamer vielleicht eher, weil ich seit Ewigkeiten spiele, weil ich genug Shooter konsumiert habe und auch nicht besonders zimperlich in Sachen Gewalt bin. Und trotzdem, wie gesagt, hat das bei mir körperliches Unbehagen ausgelöst. Und ich finde, das ist ein ganz klar, selbst wenn ich es nicht artikulieren könnte, warum das der Fall ist, finde ich, ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass da was zu weit gegangen ist. Und ich dachte einfach, wir müssten vielleicht einfach mal drüber reden. Weil so ganz ohne Kommentar, glaube ich, kann man das dann doch nicht stehen lassen. Nee. Auch wenn man es damit vielleicht ein bisschen überschätzt, aber trotzdem konnte man das, glaube ich, so nicht stehen lassen. Also ich muss ja sagen, mir ist das ja auch erst überhaupt nicht aufgefallen. Also der NeoGAF-Thread ist auch schon riesig, also es sind fast 2000 Postings, aber ich habe mir den Thread nicht angeklickt, weil es irgendwie so, ja, Hatred, Reveal, bla, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. bis mich mehr jetzt darauf angesprochen hat, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch so, what the fuck is happening in this trailer? Also, ich meine, Man hat schon beschrieben, was man da sieht. Und ich auch in dem Moment dachte ich auch so, also, wir beschäftigen uns schon so lange mit Videospielen und wir sind jetzt auch in so einer Ära aufgewachsen, wo wir mit Medienberichten zu Spielen, die alle falsch sind und Killerspieldebatte und so weiter aufgewachsen sind. Aber und auch bei dem Spiel muss ich aber trotzdem sagen, als ich das gesehen habe, was der Protagonist in diesem Spiel macht und was sozusagen dann ich als Spieler sozusagen machen kann und auch machen soll, weil das Ziel des Spiels, dachte ich so, also ich kann das nicht mal im Gewissen vereinbaren, das zu spielen. Also ich habe auch nie keinen Verlangen dazu, sowas zu tun. Das ist also die Art und Weise, wie das dargestellt wird, das realistische Verhalten und auch das von den unschuldigen Zivilisten, die man da erschießt, das geht so unter die Haut nehmen. Dass du denkst, allein die Vorstellung, da sitzt jetzt einer und sagt, geil, genau das möchte ich spielen. Also, da kriege ich auch erstmal so ein ganz komisches Gefühl dabei und denk so, was muss das für ein Mensch sein, bei dem so ein Gefühl in dem Moment rauskommt, ohne jetzt damit sagen zu wollen, alle Leute, die jetzt gewalttätige Spiele spielen, sind jetzt Gewalttäter, aber bei dem Spiel hatte ich irgendwie das Gefühl, das Spiel, da muss doch jeder Gamer, egal wie viele Gewaltspiele er schon oder Spiele in den Gewaltforken gespielt hat, muss doch merken, da ist irgendwie eine Grenze überschritten worden. Eine definitiv viel zu hohe Grenze. Und dementsprechend war ich dann auch erstmal auch so, naja, nee, auf gar keinen Fall möchte ich das in irgendeiner Weise auf meinem PC oder sonst auf irgendeinen Spielekonsolen haben. Und dann auch die Begründung, wenn ich würde ja die Begründung in dem Sinne, je nachdem wie das Spiel aussieht, immer noch verstehen, ja, wir wollen kein Social Statement machen, wir wollen einfach nur Mindless Fun. Es gibt genug Spiele da draußen, die nur Mindless Fun haben, mit denen ich überhaupt kein Problem habe, die ich auch selbst gerne spiele. Warrior Spiele, Devil May Cry, Resident Evil, alles gehört meiner Meinung nach auch irgendwie in die Kategorie Mindless Fun. Aber das... Nee. Ja, das geht definitiv 10 Schritte zu weit auf jeden Fall. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt auch ein paar andere Kolumnen noch gelesen und vielleicht überbewerten wir es auch schon, indem wir überhaupt die Aufmerksamkeit, die Zeit schenken, die wir es gerade getan haben. Genug Leute würden wahrscheinlich sagen, das ist dieselbe Art und Weise, wie oft zu dann halt einfach auch in den 90ern, Anfang 2000er derartige Spiele beworben wurden. Es gab sowas wie Manhunt, es gab andere Spiele, die eben mit dieser voyeuristischen Darstellung von übertriebener Gewalt eben einfach auch nichts anderes wollten, als die Kontroverse, damit genug Leute dieses Spiel für sie kaufen. Und genug Leute fallen dann ja auch oft genug drauf rein und stellen fest, das Spiel ist gar nicht wahnsinnig gut. Aber rein, was jetzt Gameplay angeht. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach nochmal so ein... Klar, es ist ein neuer Eintrag in dieser Liste, aber ich finde, es ist einer der... Also es ist der Geschmacklose, den ich bislang gesehen habe. Ja, voll, weil die Entwickler halt auch nicht auch schon Anschein geben, als würden sie das nicht einfach nur tun aus Businessgründen, sondern sie wollen dieses Spiel auch so haben, weil sie das so gerne spielen wollen. Und Ich finde, man kann sich durchaus Sorgen darum machen, wenn man dieses Spiel wirklich voll in Ordnung findet. Ich finde, dann ist tatsächlich einfach eine, dann muss, habe ich auch das Gefühl, dass etwas von Abstumpfung da. Ich könnte mir nicht, ich habe es unangenehm gefunden, den Trailer zu sehen. Ich weiß nicht, was passieren würde. Ich könnte dieses Spiel, glaube ich, einfach nicht spielen. Ich könnte es wirklich nicht. Und das ist, wie gesagt, nicht, weil ich zimperlich bin, sondern weil ich das Gefühl hätte, das fühlt sich so falsch an, das zu tun, dass ich mich einfach echt schlecht fühlen würde. Ja, wie gesagt, wir wollen auch nicht zu lange darüber ranten, aber wir hatten, glaube ich, beide das Gefühl, so ein bisschen, dass wir dazu was sagen mussten. Ne? Und ja, Das damit haben wir es getan. Ja. Richtig, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu vielleicht etwas interessanteren, wenn auch nicht unbedingt erfreulicheren News, beziehungsweise die nächste News ist ja dann doch... ich wollte gerade sagen, hä? Hast du irgendwie emotionales Gewicht in dieser News? nicht wirklich. Es geht nämlich um Googles Nexus Player. Yeah! Deswegen war ich schon so, ist irgendwie traurig, so, hä? Ja, es war ein bisschen traurig, dass Google jetzt auch noch so eine scheiß Mini-Android-Konsole rausbringt. Ja, Google hat den Nexus Player angekündigt. Es handelt sich dabei um eine Android-Konsole, ähnlich wie das auch, weiß nicht, vor einem halben Jahr angekündigte Amazon Fire TV. Mhm. Und soll ebenfalls 99 Euro kosten, ist auch so eine ja Media-Setbox mehr oder weniger, mit der man eben bestimmte Medien wie Videos und Musik und so weiter streamen kann oder eben auch Android-basierte Spiele spielen kann. Man kann sich einen Controller dazu kaufen. Der Controller sieht ehrlich gesagt aus wie... als hätte man wirklich einfach den Xbox One und den PS4-Controller gekreuzt. Kostet $40 extra, erscheint am 3. November in den USA. Es gibt bisher noch keinen Europatermin. Mehr kann ich fast nicht sagen. Also Es ist irgendwie... Wir wollten es irgendwie erwähnen, weil das, glaube ich, schon ganz, in dem Sinne ganz wichtige News ist. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist halt genauso wie bei Amazon Fire TV. Wobei wir es jetzt bei Amazon Fire TV war es zumindest noch ein bisschen interessanter, dadurch, dass Amazon damals ja auch seinen eigenen Game Studios vorgestellt hat. Und Google scheint ja dahingehend zumindest keine Ambitionen zu haben. Es reiht sich also einfach nur ein in die vielen Android-basierten Konsolen, die mittlerweile schon auf dem Markt sind. Und ich glaube, mehr möchte Google damit auch gar nicht erreichen für den Preis. Also einfach nur Konkurrenz im Amazon Fire TV. Und man kann davon ausgehen, dass auf jeden Fall dadurch, dass es von Google selbst kommt, die Android-Version wahrscheinlich immer auf dem neuesten Stand sein wird. Im Gegensatz vielleicht beim Amazon Fire TV, die ja dann sozusagen immer erst die Sachen dann erst ein bisschen später kriegen, beziehungsweise die Thirds. Aber ansonsten, mich interessiert's nicht. Aber Merlin ja anscheinend schon, oder? Naja, noch nicht so richtig. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass es nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen gibt. Ja, also ich meine, das ist halt letztendlich dasselbe. Wir haben ja über das Amazon Fire TV damals auch geredet. Ich glaube, das Konzept kann durchaus funktionieren, gerade wenn es von Google selbst kommt. Ich nehme an, es wird keine bessere Integration der Google Store zum Beispiel und eben, wie du schon gesagt hast, des Betriebssystems geben, als auf der Google-eigenen Plattform quasi. Von daher klingt das echt ganz interessant. Ich fand es durchaus spannender, dass damals Amazon wirklich einfach nochmal Studios vorgestellt hat und auch wirklich schon quasi geteased hat, dass es gewisse Indie-Spiele geben wird, die dafür entwickelt werden. Auch dazu gab es jetzt News, die haben wir jetzt nicht mit reingenommen, weil man euch so wahnsinnig viel dazu sagen kann, aber für alle, die es interessiert, die können ja mal schauen. Da sind die ersten Spiele auch angekündigt worden. Ist natürlich dann in dem Moment für uns Spiele vielleicht nochmal ein bisschen interessanter, weil klar, einfach exklusive Spiele dafür entwickelt werden und dadurch wird es natürlich dann wirklich einfach interessant. Ansonsten, ja, wird wahrscheinlich einigermaßen laufen vielleicht einfach, dadurch, dass es eben auch das normale Streaming und sowas erlaubt, denke ich, ist einfach als so eine Set-Top-Box für einen Fernseher nie verkehrt. Das ganze Spiel, wie wir es damals bei Amazon, glaube ich, auch schon gesagt haben, das ganze Spiele-Ding habe ich das Gefühl, ist eher zweitrangig wahrscheinlich für die meisten. Auch. Wer will denn schon groß irgendwelche Android-Google-Store-Spiele irgendwie auf einem riesigen Fernseher spielen? Die meisten werden dich da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut anfühlen. Der Controller, den sie dazu gezeigt haben, ist ja der 0815 normale Xbox-PS-Übergangs-Controller so. Der wird wohl gut genug funktionieren. Die Fernbedienung hat irgendwie Voice-Steuerung oder sowas. Das sind ja auch alles eher Gimmicks. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wegen den Spielen besonders guten Verkauf finden wird. Aber ich glaube, für das, was sie machen wollen damit, genau wie beim Amazon Fire TV, das ist ja ähnlich mit dem Amazon Kindle. Ich glaube, so seine Nische kann das schon erreichen und da auch durchaus erfolgreich sein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt in der Konkurrenz zwischen den beiden aussieht. Ich meine, die Ouya muss man da ja komplett rausnehmen, leider. Wobei ich ja mittlerweile auch sagen würde, Leute, die sich die Ouya nur für Taufolge gekauft haben, good job, guys. Stimmt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Definitiv, ja. Um nochmal auf Towerfall hinzuweisen, das beste Hidden Tasty. Lokal. Ja, Hidden Tasty, haben wir schon 3000 Mal auch gesagt, aber genau. Das beste lokale Couch-Koop und Versus-Spiel des Universums wahrscheinlich. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gibt es da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Einfach mal anschauen für die Leute, die das interessiert. Und es gibt ja noch keinen Europatermin, also muss man da auch erstmal abwarten. Genau, also es wird. Weißt du eigentlich gar nicht, wie groß diese Dinge jetzt auch in Europa sind? Also es klingt doch immer eher amerikanisch, diese Set-Top-Boxen. Ja. Das stimmt, ja. Ich meine, es kommt natürlich jetzt auch schon am 3. November raus. Also es ist ja dann auch schon demnächst wirklich. Von daher, wer weiß, werden sie dann vielleicht auch zeitig irgendwie noch ankündigen, dass es dann gegebenenfalls vor Weihnachten auch in Europa rauskommt. Das muss man dann halt sehen. Ja gut, dann gehen wir über zum naja, nicht wirklich Anfang des Hauptthemas, aber zum Anfang der Überleitung zum Hauptthema quasi. Microsofts Paritätsklausel für Indie-Entwickler, wie Joe schon gesagt hat, die gibt's ja schon seit geraumer Zeit. Da gab's auch schon so ein bisschen Unterhaltung drüber. Die erste richtige große Diskussion, habe ich zumindest das Gefühl, auch im Mainstream-Gaming-Bereich ist jetzt erst ausgebrochen, als Phil Spencer dann nochmal letztens in einem Podcast war, dem Inner Circle Podcast, und sich da nochmal zu dieser Politik eben geäußert hat. Und ich glaube, daraufhin gab es dann doch einige Leute, die sich dann gerade eher negativ dazu geäußert haben. Grundlegend für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, die Paritätsklausel besagt letztendlich nichts anderes als, dass, wenn ein Indie-Spiel für die Xbox One, also beziehungsweise einfach auf Microsoft-Konsolen veröffentlicht werden soll, dann muss es entweder ein Parallel-Release geben für alle Plattformen gleichzeitig, das heißt also für PlayStation 4, gegebenenfalls eben den PC und die Xbox One gleichzeitig, oder aber es muss exklusiv als erstes auf der Xbox One erscheinen. Das schließt quasi also aus, dass Entwickler ein Spiel zum Beispiel erst auf dem PC rausbringen und dann im Nachhinein für die Xbox One noch veröffentlichen wollen. Dasselbe gilt eben für Spiele, die erstmal zeitexklusiv auf der PS4 laufen. Das ist also so nicht möglich. Indie-Entwickler können, das heißt, wenn sie auf der PS4 erstmal exklusiv entwickeln, für zumindest zeitbegrenzt, nicht einfach das Spiel noch auf der Xbox One rausbringen. Seine Begründung ist natürlich hauptsächlich erstmal einfach gewesen, wir machen das halt, weil wir wollen, dass der Xbox One-Konsument sich erstmal als Spieler erster Klasse fühlt. Er meint einfach, das wäre unfair, eben den Xbox One-Kunden gegenüber, die auf die Plattform vertrauen und die eben die Plattform gesetzt haben und deswegen eben Spieler der ersten Klasse auch sind für Microsoft. Es wäre einfach unfair denen gegenüber, wenn die eben Spiele später kriegen würden als zum Beispiel PS4-Besitzer. Natürlich ist diese Paritätsklausel auch eingeschlossen mit auf dem PC, aber ich gehe mal davon aus, der größte Konkurrent ist natürlich erstmal die PS4 und darum geht's auch. Und weil der das eben als unfair empfindet, möchte er eben nicht, dass sowas passiert und deswegen haben sie diese Klausel eingeführt. Ich glaube, erstmal vorweg dazu zu sagen, dümmste Begründung ever. Das ist keine Begründung. Das ist halt der offensichtliche Grund, warum er das macht, aber es begründet nicht die Handlung an sich. Ich habe das vorhin schon verglichen, vielleicht ist es ein etwas hinkender Vergleich, aber wenn ich dich frage, warum du meinen Kuchen geklaut hast und du sagst, weil du Bock auf Kuchen hattest, ist das keine Begründung, warum du den Kuchen geklaut hast. Die Begründung, warum du Bock auf Kuchen hattest. Jeder hat Bock auf Kuchen. Das heißt aber nicht, dass du den Kuchen klauen darfst. Und das ist bei Microsoft genau dasselbe. Natürlich wollt ihr das, aber wer weiß, was Sony sagen würde, wenn man die dazu fragen würde. Wahrscheinlich genau dasselbe. Die wollen genau dasselbe für ihre Kunden. Ist ja nicht so, dass Sony da steht und sagt, nee, also im Gegensatz zu Microsoft scheißen wir eigentlich um unsere Kunden und wir wollen nicht, dass die irgendwas exklusiv zuerst kriegen. Das ist uns eigentlich egal. Natürlich wollen die das genauso. Sie wissen aber auch gleichzeitig, dass es zum einen unfair ist und zum anderen wahrscheinlich viel Bad Publicity darstellen wird. Und zum dritten, dass es das große Problem bei Indie-Entwicklern ist und das ist etwas, auf das er später auch noch eingegangen ist. Viele Indie-Entwickler können sich es halt einfach nicht leisten, parallel auf drei Plattformen zu entwickeln. Die müssen halt gewissen Versionen einfach des Spiels nachreichen. Und das ist doch auch voll in Ordnung. Davon abgesehen sind die meisten Spiele sowieso einfach Indie-Spiele, die erstmal auf den PC raufkommen und später dann veröffentlicht werden. Wenn Microsoft das nicht mehr zulässt, sorgt es nicht dafür, dass Microsoft-Kunden Kunden erster Klasse sind, sondern die einzigen Idioten, die das Scheißspiel nicht kriegen, weil Microsoft das nicht mehr möchte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Microsoft-Kunden dastehen werden und sagen werden, na, finde ich aber in Ordnung, ich fühle mich trotzdem als Kunde der ersten Klasse, weil so spät wollte ich es eh nicht mehr haben. Ich glaube, die meisten Leute, gerade bei Indie-Spielen, scheißen komplett auf den Release-Termin. Ich meine, wann war das letzte Indie-Spiel, das so gehypt war, dass es relevant war, wann genau das rauskommt? Minecraft. Wenn jetzt sowas wie No Man's Sky kommt, ist es halt was anderes. Oder zum Beispiel Minecraft, wie du gerade gesagt hast. Aber so grundlegend sind die meisten Indie-Titel doch einfach keine Titel, auf die Leute jahrelang voll gehypt warten, um sie es am Launch-Tag zu kaufen. Wenn das Ding einen Monat später auf deiner Konsole rauskommt, verkauft sich das immer noch gut, wenn es ein gutes Indie-Spiel ist. Er hat dann im Nachhinein noch so ein bisschen abgeschwächt und gesagt, naja, wir haben auch mit einigen Entwicklern schon geredet und er hat ja selbst persönlichen sehr guten Kontakt zu einigen Indie-Studios, wie er dann irgendwie da behauptet hat. Und sagte, naja, bei denen habe ich das dann auch gehört, die können sich das manchmal einfach nicht leisten, parallel zu entwickeln. Und sie können dann Microsoft, weil Microsoft doch so großherzig und großzügig ist, können sie Microsoft dann anschreiben und dann kann man da wohl eine Lösung finden, wenn das der Fall sein sollte. Wenn sie quasi anscheinend dann nachweisen können, weil anders geht's ja nicht, dass sie einfach nicht parallel sich das leisten können, auf allen Plattformen gleichzeitig zu entwickeln, dann gibt's da wohl vielleicht auch Ausnahmen, aber grundlegend besteht die Klausel erstmal. Und wenn man sich so ein bisschen umhört in den Entwicklerkreisen, dann sagen einige Entwickler ganz einfach, naja, dann verkaufen wir es halt nicht auf der Xbox One. Der Markt ist auf dem PC immer noch fast der größte. Da kann man über Steam ohne jedwedes Problem super gut sein Spiel finanzieren. Die PlayStation und Sony sind super offen für Indie-Entwickler. und tun eigentlich in den letzten Jahren, gerade eben zum Launch der PS4 hin, wie wir es ja schon oft gesagt haben, einiges, um das eben auch so zu erhalten, um das noch zu fördern. Das heißt, wir haben zwei offene Plattformen, die uns so gut unterstützen, wie sie können, und Microsoft hinkt da schon immer ein bisschen hinterher. In diesem spezifischen Fall gibt es bestimmt einfach genug Leute, die dann auch aus Prinzip sagen würden, und das ist ja das große Problem, auch für Microsoft, finde ich, Indie-Entwickler sind nicht unbedingt einfach rein kommerziell denkende Studios. Viele Indie-Entwickler sind Indie-Entwickler, weil sie sich da bewusst für entschieden haben. Die wollen Indie sein. Das heißt, sie sind eher linksliberal wahrscheinlich, wenn man es jetzt politisch ausdrücken würde. Die sind eben für die Freiheit, die man hat, wenn man keinen Publisher im Nacken hat. Gerade die werden sich gegen so eine Regel, glaube ich, einfach wehren. Insgesamt einfach eine dumme Aktion, muss man ganz klipp und klar so sagen. Und mit der Aussage, die Phil Spencer da getätigt hat, glaube ich, haben sie das Ganze noch viel schlimmer gemacht. Wie gesagt, davor, glaube ich, war es einfach so ein Ding, dass viele Leute es einfach ignoriert haben. Jetzt haben viele Leute wieder drüber geredet und nicht gerade im positiven Sinne. Von daher, dummer Move, Microsoft, mal wieder. Das könnte man besser machen. Und wie ich schon gesagt habe, ich sehe auch null Sinn dahinter. Wenn es wenigstens so wäre, dass es tatsächlich wirtschaftliche Vorteile für sie hätte, würde ich sagen, naja, immerhin kann man es nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, es kann eher wirtschaftliche Nachteile haben. Und dann ist es ja wohl extra dämlich. Ja, ich meine, das kann man ja auch sehen, wenn man sich mal anschaut, welche Indie-Spiele es momentan auf den PlayStation-Konsolen, je nachdem PS4, Vita, PS3 gibt, die es nicht für die Xbox gibt, wie Transistor, Binding of Isaac, Spelunky, Rock Legacy, Octodad, Nidhogg, Hotline Miami. Das sind nicht mal kleine Namen. Hotline Miami ist so ein Riesending, Transistor genauso. Die gibt's alle nicht für die Xbox. Und die gibt's alle für den PC, die gibt's auch alle für die PlayStation. Und ich würde einfach auch sagen, naja, ist zwar zum einen, ich weiß nicht, ob man sich als Xbox-Spieler wirklich als Kunde erster Klasse, wenn man das Gefühl, oh, Microsoft tut zwar alles, aber irgendwie, ne? Vor allem, ich fand auch die Formulierung in dem Moment natürlich auch ein bisschen unglücklich, meiner Meinung nach, weil wir wollen, dass sie sich wie First-Class-Kunden fühlen, und habe ich schon das im Hinterkopf so in Klammer gehabt, obwohl sie es anscheinend nicht sind, weil sie wissen. Also, ja. Weiß nicht. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es denen jetzt wirklich viel bringt, und was auch ein bisschen traurig ist, weil man bedenkt, im Konsolenbereich war Microsoft in der letzten Generation Vorreiter, was Indies angeht. Ja. Bevor es im PSN wirklich mit Indies losging, hatte Xbox Live schon so viele gute Indies am Start, wie unter anderem auch Bastion, was es, glaube ich, bis heute nicht auf der PlayStation gibt. Und sie hatten ja damals immer jeden Sommer dann auch diese Summer of Arcade, wo es dann jede Woche dann eins von doch recht wirklich sehr auch heiß erwarteten Indie-Titeln dann eben auf der Xbox eben rauskam. Unter anderem auch zum Beispiel Dust, was es jetzt mittlerweile auch für die PS4 gibt. Und dass es jetzt mittlerweile so ist, dass ich das Gefühl habe, fast alle Indies, wenn sie für Konsolen entwickeln, kommen für Sony-Konsolen. Es vergeht fast keine Woche, in der auf dem PS-Blog nicht ein neuer Indie-Titel für eine der drei aktuellen Sony-Konsolen angekündigt wird. Und bei Microsoft habe ich oft nicht das Gefühl, dass in letzter Zeit noch sehr viel da in die Richtung kommt. Sie haben dieses Below, heißt es, glaube ich. Sie haben noch das Ori and the Forest Things, aber ansonsten alles, was jetzt irgendwie dann auch auf dem PC vor allem jetzt auch erfolgreich geworden ist, was Indie-Spiele angeht, das kommt jetzt auch alles erstmal nur für die PlayStation. Und das ist halt die Frage. Also ich bin auch der Meinung, irgendwie so wirklich funktionieren tut es ja anscheinend. Ich meine, es ist ja schön für die Besitzer, dass sie sagen, ja, Microsoft gibt sich damit Mühe für uns, aber irgendwie, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist eine dieser Entscheidungen, wie wir sie in letzter Zeit bei Microsoft öfter beobachten. Vor allem, weil ich halt das Gefühl habe, Indie-Entwickler, denen ist der Konsolenkrieg egal. Denen ist es egal, ob jetzt ein Spiel von denen jetzt exklusiv ist. Es sei denn, sie haben halt einen speziellen Deal mit einem von denen ausgehandelt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, für jeden Indie-Entwickler das Größte, sein Spiel auf möglichst vielen Konsolen zu haben. Finde ich immer noch ein bisschen komisch. Ja, zumal, wie gesagt, und das war das, was ich gerade sagen wollte, weil ich habe das Gefühl, das ist eine dieser Entscheidungen, wie wir sie in letzter Zeit öfter mal von Microsoft hatten, auch in dem kompletten Launch der Xbox One und so, haben wir öfter mal über derartige Sachen geredet, wo ich das Gefühl habe, sie haben ein Stück weit eine sehr selbstbezogene Entscheidung getroffen, ohne dabei irgendwie objektiv über die Situation im Spielemarkt nachzudenken. Also ich meine, ich weiß schon, woher das kommt. Natürlich macht diese Entscheidung Sinn, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Du musst sie nicht begründen mit dem Offensichtlichen. Klar willst du das. Klar willst du, dass die Spiele am besten exklusiv rauskommen. Deswegen versuchst du die Leute dazu einfach zu zwingen. Aber wenn man das Ganze realistisch betrachtet, dann sieht doch jeder, dass das nicht funktionieren kann. Und ich meine, die Zahlen zeigen es jetzt ja auch, wie du es gerade schon gut zusammengefasst hast. Xbox 360 war damals der Vorreiter in der Indie-Szene, was Konsolen anging. Auf Konsolen. Auf, ja, genau, was Konsolen anging. Das heißt aber, das heißt, diesen kompletten, ja, diesen Ruf haben sie komplett verloren eigentlich seitdem und sie arbeiten da komplett gegen sich selber. Es war absehbar, dass das so ist und ich habe nicht das Gefühl, dass das jemals eine realistische Chance hatte, um krass irgendwie die Indie-Spiel-Exklusivität für Microsoft-Konsolen zu erhöhen. Einfach eine Fehleinschätzung des Marktes, beziehungsweise fast eine Entscheidung, die den Markt gar nicht berücksichtigt hat, sondern einfach nur gesagt hat, wir haben mal Bock drauf, also machen wir das so. Jetzt wollen wir mal sehen, wissen, wie das weitergeht irgendwie. Vielleicht ist es auch eins dieser Dinger, von denen Microsoft dann, wie bei manchen anderen Dingen auch, plötzlich einfach nochmal irgendwann zurückrudert, wenn es genug Shitstorm gibt. Ja, muss natürlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass Phil Spencer das jetzt auch so verteidigt hat, weil eigentlich seitdem er Head of Xbox ist, hat sich schon vieles zum Positiven verändert, auch bei Microsoft. Wobei natürlich diese Klausel noch aus einer Zeit kommt, wo noch, ich habe schon wieder einen Namen von dem vergessen, Don Matrick, noch Chef von Xbox war und also sie werden gut daran geraten, diese Klausel zu entfernen. Ja, allerdings. Wer weiß, vielleicht, wie gesagt, machen sie es auch noch. Kann man ja nicht so genau wissen. Wie gesagt, in der Vergangenheit haben sie auch immer mal wieder von solchen Sachen zurückgerudert, Xbox die eigentlich One fest IT. Eingeplant waren. Richtig. Das ist jetzt bisher noch nicht so ein Riesenproblem für sie, aber ich glaube, wenn sie es nicht ändern würden, dann wird es irgendwann entweder zu einem werden oder sie werden einfach akzeptieren, dass sie aus dem Indie-Markt ein bisschen raus sind. Schauen wir jetzt mal, wie das läuft. Wenn sie eh vorhaben, gewissen Leuten oder gewissen Indie-Entwicklern, wenn sie es richtig begründen, das eben eh wieder quasi leichter zu machen, wie das ja Phil Spencer angedeutet hat, dann könnte es auch gleich weglassen. Also ich meine, welcher Indie-Entwickler macht sich vor allem noch die Mühe, um dann bei Microsoft darum zu betteln, noch veröffentlichen zu dürfen? Die meisten werden einfach drauf scheißen. Naja, warten wir jetzt einfach mal ab, wie das läuft. Und gehen gleich mal weiter in die Vorbereitung zum Hauptthema. Und da ist ja auch schon wieder Microsoft mit drin. Wobei das ja jetzt Microsoft und Sony beide angeht. Das groß diskutierte Resolution Gate. Genau, wir hatten ja schon mal ein Resolution Gate. Stimmt. Mit dem letzten Call of Duty, dessen Untertitel ich auch schon wieder vergessen habe, weil wir hatten noch einen Überblick über die alle. Jedenfalls gab es dazu jetzt auch wieder eine Kontroverse, und zwar wurde sie ausgelöst durch ein Interview von Videogamer mit dem Produzenten von Assassin's Creed Unity, nämlich Vincent Pompriant. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, aber... Ganz verkehrt war es bestimmt nicht. Klang auf jeden Fall französisch, ne? jedenfalls darauf angesprochen, warum die PC-Version und die Xbox One-Version beide auf 900p und 30 FPS laufen, antwortete er anscheinend wortwörtlich, "We decided to lock them at the same specs to avoid all the debates and stuff." Also sie haben beschlossen, einfach die beiden auf die gleichen Specs zu locken, also wie auch immer man das jetzt auf Deutsch sagt, festzusetzen, um eben die ganzen Debatten und den ganzen Kram, den es darum gibt, also 1080p, 60 FPS, was läuft jetzt besser, schneller und so weiter, um dem zu entgehen. Natürlich haben dann die ersten Leser, unter anderem auch ich, natürlich das als Zeichen dafür verstanden, dass Ubisoft bewusst die Auflösung der PS4-Version runtergesetzt hat, um eben die Parität mit der Xbox One-Version zu schaffen, um eben diese ganzen Debatten zu vermeiden. Ja. Man kann zudem erstmal sagen, dieses Ziel haben sie komplett nicht erreicht. Ich glaube, NeoGAF war nach 2 Stunden, glaube ich, fast 2000 Posts in dem Thread, also so von wegen keine Debatte und so. Die Debatte war dann erst richtig hochgekocht. Und man muss natürlich sagen, die Debatte wird natürlich noch dadurch noch, mehr darauf aufgeheizt, weil wir alle wissen, dass Assassin's Creed Unity als erstes Assassin's Creed einen exklusiven Marketing-Deal hat mit Microsoft, weil wir alle vielleicht noch sich erinnern können, Black Flag, also Assassin's Creed 4, hatten sie noch einen exklusiven Deal mit Sony. Und deswegen gab es dann eben jetzt die Vorwürfe eben von Spielern, dass sie halt sagen, okay, vielleicht gibt's da irgendwie so eine Klausel, dass Microsoft verlangt hat, dass es da Parität geben muss mit der PS4-Version und auf der PS4 könnte es eigentlich besser laufen, also 1080p und 30 FPS, aber Ubisoft setzt das absichtlich zurück. Mhm. Und es gab dann natürlich einen riesigen Backlash, es gab dann so eine PS4 No Parity Hashtag-Kampagne auf Twitter, viele Leute haben angekündigt, dass sie ihr Pre-Order für die PS4-Version von Unity eben wieder storniert haben und sie solche Praktiken nicht unterstützen wollen. Und Ubisoft hat dann daraufhin reagiert und dann ein Statement veröffentlicht, wonach sie sagen, dass Pompriant falsch interpretiert wurde. Man habe keinesfalls die Specs für die PS4-Version runtergesetzt, um Parität zu erreichen. Man habe 4 Jahre daran gearbeitet, um das Beste für die jeweiligen Konsolen hinzukriegen und das haben sie eben auch geschafft. Mhm. Um dann später nochmal einen anderen Stellungsname zu sagen, um ehrlich zu sein, also die finalen Specs sind auch gar nicht in Stein gemeißelt. Also wir müssen erstmal noch sehen. Mhm. Was ich da sagen muss ist, diesmal muss ich, also ich nehme Ubisoft das ehrlich gesagt nicht so wirklich ab, weil man muss sich schon arg versprechen, um aus einem, ja, wir haben das so gemacht, um die ganzen Debatten zu vermeiden und um das sozusagen falsch zu sagen. Also wenn es um Wort, sich um Wort handeln würde oder so, aber dieser Satz ist für mich relativ klar und deutlich und ich sehe da auch gar nicht so einen großen Interpretationsspielraum, ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht. Also es ist natürlich alles immer sehr viel Spekulation, aber ich bin irgendwie der Meinung, das kann irgendwie nicht sein und ohne jetzt genau zu wissen, wie viel besser die PS4 ist als die Xbox One, haben auch viele schon gesagt, wenn das Spiel wirklich so hardwarehungrig ist, wie alle sagen, dann dürfte die Xbox One-Version aber auch nicht auf 900p laufen, sondern müsste eigentlich genauso wie Watch Dogs eigentlich auch noch niedriger sein. Ja. Und weswegen viele Leute einfach der Meinung sind, die PS4 könnte es auf jeden Fall in Full HD schaffen. Tut sie aber anscheinend. Also ich meine, vor allem, wie du auch schon gesagt hast, das war nicht so viel falsch zu interpretieren an der Aussage. Also, ne? Das war recht straightforward eigentlich, das, was er da gesagt hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob man da wirklich aber zurückrudern kann, indem man sagt, naja, er wurde da falsch verstanden, das sollte er eigentlich so nicht sagen. Ich habe das Gefühl nur, es war genau so, er sollte das so nicht sagen, aber es entspricht schon vielleicht der Realität. Und ist auch ein großes Problem auf jeden Fall. Ich meine, du hast es ja auch schon öfter mal gesagt, dir ist das eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, wie hoch aufgelöst etwas ist. Du wärst auch mit 900p grundlegend zufrieden. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ich glaube, das große Problem ist halt einfach tatsächlich der Fakt, dass man halt eben weiß, es könnte besser sein. Und wenn natürlich die eine Konsole die andere ausbremst und das nicht nötig wäre, dann regt man sich halt zu Recht drüber auf, ne? Ja, sehe ich auch so. Also ich reg mich gar nicht darüber auf, dass es 900p läuft, weil das könnte mir nicht egaler sein. Aber vor allem, weil ich Assassin's Creed Unity hier wahrscheinlich gar nicht mehr zum Launch spielen will. Ich habe auch, wir gehören auch nicht zu den Leuten, die das vorbestellt haben, aber allein die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, okay, hier wurde absichtlich runtergeschraubt, geht einfach nicht in Ordnung. Ja, definitiv nicht. Zumal es, wie gesagt, auch, ich meine, was heißt, da gibt's keine Begründung für, ist natürlich Quatsch, wer weiß, was da gelaufen ist, aber trotzdem. Würde ich auch sagen, es ist irgendwie ein bisschen schwer zu begründen, warum man das getan hat. Das Problem ist halt, was ich immer mit diesen Neuigkeiten habe, ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich weiß schon ganz genau, also ist man mal von der Annahme gesehen, es gibt da irgendeine Klausel, dass die zwei Versionen Parität haben müssen. Muss ich aber trotzdem sagen, alles, was Microsoft in letzter Zeit macht, womit sie versuchen, den Konsolenmarkt ein bisschen wieder in ihre Richtung zu pushen, es fördert nur das Image davon, dass, okay, Microsoft, wenn sie etwas nicht können, dann wird einfach der Geldbeutel aufgemacht und wird einfach, also die ganze Tomb Raider-Geschichte ist genau das Gleiche. Ich habe das Gefühl, alles, was immer in diesen Bezügen, in diesen News aufkommt, ist einfach alles immer nur, sie stellen sich immer ins schlechtes Licht, egal was sie tun. Ja. Definitiv. Also genau mit der Tomb Raider-Geschichte, wo auch alle gesagt haben, naja, okay, es ist ja schön und gut, aber dann seid doch bitte ein bisschen deutlicher und Dingsbums und ist ja eh alles nur gekauft und Zeitexklusivität und das bringt ja niemand weiter. Habe ich halt hier wieder auch wieder das Gefühl, okay, es ist, selbst wenn es jetzt am Ende dann so ist, dass beide genau gleich aussehen, ein besseres Image hat sich Microsoft damit dann auch wieder nicht gemacht. Also, nee, eher das Gegenteil. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt und das ist ja im Prinzip jetzt genau dasselbe. Es ist schon einfach sehr fragwürdig, was Microsoft da gerade mal wieder so. Also wie gesagt, es ist ja alles nicht sicher und so weiter. Und klar. Beziehungsweise, eigentlich kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass es anders laufen wird. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, dass es jetzt plötzlich dann doch auf der PlayStation höher aufgelöst rauskommt? Das würde also wenn es eine Klausel gibt, dann dürften sie das halt einfach. Natürlich, wenn es eine Klausel gäbe, dann dürften sie das. Es gab ja damals bei Assassin's Creed 4 gab es ja auch so ein bisschen Wirbel darum, weil die PC-Version wurde ja auch in 900p zuerst ausgeliefert und es kam dann Day-One-Patch, der das Ganze dann auf 1080p hochgesetzt hat. Und ich weiß auch noch, dass der damalige Eurogame, der Digital Foundry-Artikel, war dann auch so. Sie wissen gar nicht, warum das erst mit dem Patch sozusagen sofort danach gereicht werden musste, weil es läuft ehrlich gesagt super stabil in 1080p. Also wenn sie gesagt haben, okay, jetzt kommt der Patch, am Ende läuft es vielleicht nicht mehr ganz so stabil, weil es jetzt höher aufgelöst, dann würden sie vielleicht sagen, okay, vielleicht war das dann nur so eine halbherzige Ding. Also sie sagen, es läuft so gut drin, dass es schon sich schon gefragt hat, warum eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, ich auch nicht. Naja, es ist ja letztendlich jetzt auch einfach eine ganz gute Überleitung und wir werden jetzt ja noch ein bisschen ausführlich über das ganze Ding reden, nicht unbedingt spezifisch über den Fall, sondern einfach über ja so ein paar ja Resolution-Gate-Teile so ungefähr, die wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt haben, die man vielleicht da so ein bisschen mit einfassen könnte. Wie Jonas vorhin schon angeschnitten hat, ist heute unser Hauptthema nicht unbedingt das Resolution-Gate an sich, sondern grundlegend einfach eben die Folgen davon, beziehungsweise die Schlussfolgerungen, die man vielleicht auch für die Next-Gen ziehen kann. Wir sind jetzt in der Next-Gen angekommen, wir haben jetzt die ersten Übergangstitel und auch so die allerersten quasi exklusiv Next-Gen Titel. Die meisten Übergangstitel sind ja trotzdem auch gerade grafisch und das ist ja immer der große Sprung, den man erwartet bei der Next Generation. Durchaus aufwendig, wenn man sich zum Beispiel sowas wie Watch Dogs anguckt zum Beispiel. Das heißt also, wir haben jetzt schon so ein bisschen das gesehen, was wir von der Next Gen ein bisschen erwarten. Die richtig großen Next Gen Titel kommen natürlich erst nächstes Jahr, aber gerade deswegen glaube ich, ist auch jetzt die Zeit, um eben nochmal drüber zu sprechen, wie das bislang gelaufen ist. Das Resolution Gate ist ja deswegen so ein großes Ding gewesen, weil es hauptsächlich um die Parität ging. Das hat ja Joe vorhin schon richtig beschrieben. Trotzdem wurde am Rand natürlich aber immer wieder darüber diskutiert, wie das denn überhaupt aussieht mit der Auflösung zum Beispiel. Und wir wollen vielleicht so ein bisschen fragen, dadurch, dass das ja nicht das einzige Spiel ist oder nicht die einzigen Spiele sind, bei denen wir jetzt schon eben nicht dieses 1080p 60 FPS versprechen, das so ein bisschen im Zuge der Ankündigung der Next Gen immer mal wieder in aller Munde war, auch wenn natürlich die Hersteller an sich, also Sony und Microsoft, sich natürlich tunlich zurückgehalten haben mit Aussagen, die irgendwie in die Richtung gehen, das werden wir in Zukunft auf jeden Fall immer haben. Glaube ich, ging es doch für die meisten Leute schon darum, dass sie das als quasi Zukunft betrachtet haben. Und nachdem wir jetzt eben die ersten Spiele gesehen haben und jetzt auch die ersten Enttäuschungen in dieser Hinsicht auch schon klar gesehen haben und auch der eine oder andere sich diesbezüglich auch schon geäußert hat, muss man einfach fragen, woran liegt denn das, dass wir diese Probleme jetzt gerade haben? Ist es sowieso ein unrealistisches Bild gewesen, dass wir 1080p und 60 FPS erwartet haben? Was bedeutet das überhaupt für auch die Konsolen an sich? Ich meine, wir haben jetzt schon mehrfach betont, es gibt keine Konsole, die bislang näher am PC dran war, als diese Konsolen dieses Jahr, die rausgekommen sind. Sowohl Xbox One als auch PlayStation 4 sind so nah an der PC-Architektur, dass gerade spezifisches Programmieren fast unmöglich geworden, unnötig geworden ist. Sodass man es auch nicht mehr unbedingt darauf schieben kann, wie damals bei der PlayStation 3. Das ist halt schwer dafür zu programmieren und wir müssen den Entwicklern ein bisschen Zeit geben, sich quasi an diesen neuen Standard zu gewöhnen. Wenn das alles nicht zutrifft, was ist denn dann der Grund dafür, dass wir eben gerade Spiele sehen, die sogar noch Übergangstitel sind und auch auf der PlayStation 3 laufen, die es trotzdem nicht schaffen, dieses vielleicht von vielen erwartete 1080p und 60 FPS zu erreichen? Das kann viele Gründe haben. Wir wollen vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, was wir für möglich und vielleicht auch für wahrscheinlich halten. Ich glaube auch, dass wir da vielleicht nicht unbedingt derselben Meinung sind. Ich tendiere da eher in die eine Richtung, Joe vielleicht eher ein bisschen in die andere. Deswegen ist es, glaube ich, ein ganz spannendes Hauptthema. Und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt eben noch nicht so wahnsinnig viele richtige Next-Gen-Titel haben, sondern viele Übergangstitel, ist es, glaube ich, auch jetzt gerade recht spannend, darüber zu diskutieren. Und um das Ganze quasi so ein bisschen einzuläuten, würde ich gleich mal meinen Ansatz, den ich dazu habe, und der ist dann, der dann in dem restlichen Hauptthema wahrscheinlich auch diskutiert wird, in die Runde zu werfen, dass ich nämlich der Meinung bin, dass es tatsächlich vielleicht einfach etwas Probleme gab in der Erwartungshaltung, nicht nur der Spieler, sondern auch der Entwickler und auch einfach der technischen Umsetzung des heutigen Standards auf Seiten der beiden großen Hersteller, nämlich Sony und Microsoft. Wenn man sich jetzt die Konsolen anguckt von einem rein technischen Standpunkt, dann sind sie oder waren sie, als sie vor einem Jahr angekündigt waren, ungefähr ein High-End-PC. Sie waren nicht in irgendeiner Form technisch so fortschrittlich, dass man sagen könnte, sie sind quasi die Next Generation, auch was PC quasi und High-End-Technik an sich angeht. Sie waren definitiv nicht so fortschrittlich, wie man das vielleicht damals hatte, als die Xbox 360 und die PS3 rausgekommen sind. Und wir hatten jetzt eine so lange Konsolenphase eben mit diesen 8 Jahren, in denen wir nur einen Konsolenstandard hatten, dass sich die Technik entsprechend auch sehr, sehr weit weiterentwickelt hat. Und meiner Meinung nach ist jetzt letztendlich diese ganze Resolution-Debatte und das Problem quasi, das man jetzt gerade mit Auflösung hat, dass man eben diese 1080p 60 FPS nicht erreicht, ist einfach daher rührend, dass die Technik mittlerweile einfach zu weit fortgeschritten ist. Zum einen hat sie sich in dem Jahr, seitdem sie angekündigt worden, nochmal weiterentwickelt. Zum anderen waren sie damals schon nicht unbedingt High-End-PCs. Und diese ganze 1080p 60 FPS-Debatte ist ja letztendlich dadurch ausgelöst worden, dass PCs das ja schon seit 4 Jahren geschafft haben. Die Leute haben Spiele, die auf der PlayStation 3 und auf der Xbox 360 mit 30 FPS und 720p liefen, haben PC-Spiele schon seit vielen Jahren in Full HD spielen können, mit höheren FPS-Zahlen, ohne große Probleme. Das heißt also, diesen Standard, den hat man letztendlich etabliert, weil man eben gesehen hat, das ist quasi so das, was der PC der Konsole voraus hat, in rein harten Fakten und Zahlen. In rein harten Fakten und Zahlen hat der PC eine höhere Auflösung und schafft dabei trotzdem höhere FPS-Zahlen. Dadurch sieht das Spiel quasi einfach besser aus. Es läuft flüssiger und höher aufgelöste Texturen sehen ja immer besser aus. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist gerade aus technischer Sicht, und das ist ja so ein bisschen das, was mich eher interessiert, aber etwas, was mich auf jeden Fall interessiert, habe ich das Gefühl, gerade in technischer Sicht ist das etwas, was oft diskutiert wurde von Consoleros, dass man das quasi ein bisschen als Zukunft sieht. Das kann der PC jetzt schon, das ist das, was der PC voraus hat, das ist das, was wir mit der Next Gen kriegen. Wir kriegen mit der Next Gen Full-HD-Auflösung und 60 flüssige FPS. Wobei 30 FPS ja spielbar sind, aber ne, 60 FPS ist dann halt eben so die Grenze, wo es 100% so flüssig ist, dass das menschliche Auge keinen Unterschied mehr wahrnimmt. Das kriegen wir mit der nächsten Generation. Das heißt, diese Erwartungshaltung ist geschaffen worden. Und gleichzeitig, glaube ich, ist bei den Entwicklern vielleicht auch so ein bisschen Ich weiß auch nicht, vielleicht hat man die Konsolen ein bisschen überschätzt, vielleicht hat man einfach nie damit gerechnet, dass man diese 1080p schafft, aber auch nicht wirklich was dagegen gesagt. Ich meine, wir können uns alle daran erinnern, dass es immer mal wieder gefallen ist, dieses 1080p 60fps Glory. Sowohl auf Microsoft als auch auf Sony Pressekonferenzen wurden spezifische Spiele erwähnt, wo man das eben gerade auch als Schlagwort genommen hat und damit quasi auch so ein bisschen sich ja selbst in die Bredouille gebracht hat, dass man eben damit jetzt auch zukünftig arbeiten werden muss. Man muss mit diesem Begriff arbeiten, wenn man selbst schon aufgreift. Wenn man ihn aus dieser Szene quasi der Spieler aufgreift, die eben davon reden, dass das so ein bisschen die Zukunft ist und ihn selbst benutzt, dann muss man eben quasi, macht man sich damit auch angreifbar, weil das eben offensichtlich auch für einen selbst die Zukunft ist. Und die können sie jetzt gerade anscheinend nicht delivern. Wie gesagt, also ich würde tatsächlich sagen, vielleicht sehen wir hier dran jetzt schon, dass die Konsolengeneration nicht ganz so weit ist, die neue, wie man es vielleicht gehofft hätte. Und dass wir dieses 1080p 60fps einfach auch vielleicht in dieser Generation nicht wirklich bekommen werden. Es sei denn einfach natürlich, wir gehen wieder technisch einen kleinen Schritt zurück und sehen quasi, dass Entwickler wieder ein bisschen Abstand gewinnen von wir wollen reine High-End-Grafik und müssen uns doch wieder wesentlich mehr Mühe geben. Kann ja auch sein, dass quasi dieses Unterschätzen der derzeitigen Generation oder das Überschätzen in dem Fall eigentlich eher nicht unbedingt daher rührt, dass sie in dem Sinn die Technik überschätzt haben in dem, was sie kann, sondern indem sie vielleicht auch einfach den Rest ein bisschen überschätzt haben. Dass sie quasi überschätzt haben, was jetzt alles möglich ist. Ich meine, zum Beispiel sowas wie Watch Dogs ist natürlich ein Spiel, das auf jeden Fall technisch sehr anspruchsvoll ist. Es simuliert eine ganze Welt. Und das tut es auch ein bisschen realistischer noch als zum Beispiel GTA 4 und gibt dir noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, es hat natürlich dann auch gleich einen sehr, sehr krassen Anspruch. Das ist ja nicht nur die Grafik, das ist ja das ganze Spiel, was laufen muss, flüssig. Da muss ja sehr viel berechnet werden. Die KI muss laufen. Die ganze Welt um dich herum, wenn sie durchgehend dynamisch sein soll, muss sich die ganze Zeit verändern. Das heißt, vielleicht liegt es auch nicht nur einfach an der Technik, sondern einfach auch an der kompletten Peripherie. Vielleicht haben sie gesagt, wir haben jetzt kaum noch Grenzen, wir können jetzt einfach uns mal komplett austoben und das ist vielleicht einfach nicht der Fall auf den Konsolen. Das werfe ich jetzt einfach vor allem mal. Muss man ja auch dazu sagen, so ein Spiel wie Watch Dogs hat ja auch die PCs ein bisschen zum Schwitzen gebracht. Absolut. Also das ist ja auch die Sache, ich sage ja auch nicht quasi, dass die PCs jetzt gerade wesentlich weiter werden als die Konsolen. Und gerade das ist ja auch eine Sache, und das spreche ich vielleicht als nächstes an, wenn du jetzt gleich mal kurz so ein bisschen was dazu gesagt hast. An The Evil Within sehen wir ja auch, Engine-Programmierung und einfach die Art und Weise, wie das Spiel programmiert ist, macht alles aus. The Evil Within läuft, trotz nicht so mega übertrieben guter Grafik, muss man einfach mal sagen, trotzdem nicht auf 1080p und 60fps auf dem PC, obwohl es das technisch gesehen eigentlich müsste. Also das Interessante daran ist, dass es das nicht schafft, obwohl es es eigentlich schaffen müsste. Das heißt also, dass es auf den Konsolen so nicht läuft, ist vielleicht nachvollziehbar, aber selbst auf dem absoluten High-End-PC mit einem völlig übertakteten i7 und einer Nvidia Titan läuft dieses Spiel nicht flüssig. Und das zeigt ja quasi, das liegt vielleicht dann, das wäre quasi ein Argument für die Gegenseite, vielleicht liegt es doch nicht daran, dass die Konsolen nicht mithalten können, vielleicht überschätzen sich einfach die Entwickler gerade oder überschätzen die Entwickler gerade, was die Hardware wirklich kann, theoretisch. Aber wie gesagt, vielleicht willst du auch erstmal noch allgemein was dazu sagen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Ansatz, den ich da habe und ich werde auch noch ein paar andere Argumente nennen, aber so grundlegend erstmal. Glaubst du denn, das könnte so sein? Könnte das sein, dass tatsächlich die sich einfach überschätzt haben? Liegt es vielleicht doch eher an einem Gewöhnungsprozess oder so? Sehr schwierig zu sagen, weil ich halt natürlich mit den technischen Krimskrams mich nicht so gut auskenne. Aber Fakt ist natürlich, dass ich auch, also damals, als sie auch den Preis angekündigt haben, ich auch in dem Sinne nicht erwartet habe, dass wir da jetzt irgendwie eine Revolution der Technik kriegen werden. Wenn man sich bedenkt, dass die PS4 mit $400 rausgekommen ist im Vergleich zur PS3 damals 600 gekostet hat, konnte man nicht davon ausgehen, dass da jetzt ein absoluter High-End-PC dabei rauskommt. Ich denke, dass du recht hast in dem Sinne, dass die Konsolen auf jeden Fall in dem Sinne nicht den großen Sprung gemacht haben, wie den jetzt die letzten Generationen gemacht worden sind, was ja auch vielleicht ein bisschen dann auch erwartet wurde. Der Konsolenmarkt ist, der wird immer noch größer. Dadurch wird er auch natürlich auch in gewisser Hinsicht kompetitiver. Sony und Microsoft müssen sich in dem Sinne dann auch eben dieser Konkurrenz bewusst oder eben dieser Konkurrenz stellen und dann auch ein konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt bringen, was ja die PS3 am Anfang zum Beispiel mit ihrem Preis einfach nicht war. Absolut, ja. Dementsprechend dann vielleicht einfach auch dann noch sagen mussten, okay, wir müssen jetzt hier und da ein bisschen Absprüche nehmen. Und ich glaube zumindest, dass die PS4 mit ihrem besseren RAM ist zumindest so ist, dass sie zumindest eine von beiden, nämlich eigentlich durchgehend die 1080p schafft. Also es gibt jetzt nur zwei Spiele bisher, die es anscheinend nicht schafft. Das eine ist Watch Dogs, das andere ist wahrscheinlich Assassin's Creed Unity. Mhm. Und überraschend sind beide von Ubisoft. und natürlich Evil Within. Das wird ja auch noch hochskaliert, aber Evil Within, haben wir jetzt gerade schon erfahren, läuft nicht mehr auf dem PC richtig optimal. Dementsprechend bin ich mir halt einfach nicht sicher. Also das kann natürlich auch zum einen sein, dass, wie du gesagt hast, dass vielleicht Entwickler sagen, okay, wir toben uns jetzt einfach mal aus und dann gemerkt haben, okay, jetzt haben wir vielleicht an vielen Stellen so viel gemacht, dass wir jetzt doch wieder uns entscheiden müssen, entweder die Auflösung dann runterzuschrauben oder eben das Spiel läuft halt nicht mehr flüssig. Ja. Oder es gibt halt doch noch, also so, wir haben ja vorhin noch, als wir selbst gerade diskutiert haben, wir reden jetzt vor allem auch oft jetzt über die PS4, aber die Xbox One zum Beispiel hat ja noch bestimmte, sage ich jetzt mal, technische Eigenheiten, die ist ja ein bisschen vom PC unterscheidet. Ich weiß gar nicht, wie S, also so was wie ein S-RAM gibt's ja normalerweise im PC nicht, oder nicht? Weil da ist ja immer das Problem, da sagen ja alle viele, das ist ja so ein bisschen der Bottleneck der Xbox One, ja, dadurch, dass ihr RAM einfach langsamer ist und sie zwar diesen S-RAM haben, mit dem sie versuchen, das ein bisschen aufzuhebeln, muss man ja natürlich extra für diesen S-RAM eben programmieren, welche Prozesse dürfen jetzt eigentlich durch den schnelleren RAM durch und welche nicht. Ja. Und das dementsprechend wahrscheinlich einfacher ist es dann für die PS4, vor allem wenn die PS4 dann in dem Sinne dann gleich programmierbar ist wie auf dem PC, das dann eben auch zu machen. Es ist immer so eine Balance, weil ich auch einerseits auch immer noch glaube, Konsolenentwicklung ist auch immer so ein bisschen die Kunst, mit Limitierungen zu arbeiten. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, natürlich oft bei Entwicklern, die natürlich auch vor allem Multiplattformentwickler sind, wozu denen Ubisoft gehört. Sie haben natürlich nicht diese Zeit, sich so wirklich genau nur mit einer bestimmten Hardware zu beschäftigen. Also sie können nicht das machen, was Naughty Dog zum Beispiel macht. Also Ubisoft hätte niemals ein Last of Us auf der PS3 entwickelt. Ja, natürlich nicht. Mit 512 MB RAM zum Beispiel. Und weswegen halt viele sagen, zum Beispiel, also Naughty Dog hat ja auch schon gesagt, sie möchten Uncharted 4 in 1080p 60 FPS machen und sind auch recht zuversichtlich, dass sie das hinkriegen. Aber ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass nur weil Naughty Dog es schafft, dass es unbedingt Standard wird. Ja. Also die 1080p vielleicht schon eher, habe ich bei der PS4 das Gefühl, die 60 FPS wahrscheinlich. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Also wie gesagt, ich meine, du hast natürlich auch was Wichtiges vorhin angesprochen. Damals, als die PlayStation 3 rausgekommen ist, die man jetzt ja damals, also die man zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall als das technisch stärkere Gerät ganz klar nennen muss, im Gegensatz zur Xbox 360, aber dafür halt architektonisch so kompliziert, dass es halt letztendlich gerade die ersten zwei Jahre fast keinen Unterschied gemacht hat. Wenn nicht sogar eher in die Richtung der Xbox 360 ging, dass die sich halt wesentlich schneller als stabile Plattform etablieren konnte. Vor allem war sie ja nicht nur teuer, sie war ja so teuer und trotzdem hat Sony ja mit jeder Konsole Verlust gemacht. Das Ding war halt mega teuer. Ja. Ich meine, das war halt einfach ein anderer technischer Standard. Und das ist also das Problem. Also wenn man sich jetzt anguckt, dass halt die damalige Konsole 600 Euro gekostet hat, wenn man das Ganze mit Inflation nimmt, das ist ja heutzutage wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr. Das heißt, das Ding würde wahrscheinlich 700 Euro kosten. Und ein damaliger High-End-PC, wenn man ihn jetzt vor 8 Jahren gebaut hätte, wahrscheinlich 1100, 200 ungefähr gekostet hätte. Da muss man jetzt sehen, sie müssen die Konsole jetzt für 400 Euro verkaufen. Also 300 Euro weniger Budget theoretisch, was sie für die Konsole derzeit haben. Wohingegen ein richtiger High-End-PC, wenn man den jetzt bauen würde, wahrscheinlich fast mindestens dasselbe kostet, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr als früher. Das heißt also, natürlich ist dieser Abstand wesentlich größer geworden. Um das zu erreichen, müsstest du einfach wesentlich mehr Geld ausgeben. Und sie haben mit der PlayStation 3 gelernt, das können wir nicht machen. Das heißt, sie mussten sich selbst automatisch auch limitieren. Und da Microsoft ja von Anfang an auch relativ klar war in der Hinsicht, dass sie eben nicht eben, keine Ahnung, sagen werden, wir wollen das Ding halt 800 Euro kosten lassen und dafür ist dann halt aber auch das Beste vom Besten drin, konnten sie natürlich auch diesen Weg einfach einschlagen. Sie haben ja mit dem GDDR auch einen relativ... Naja, sei dahingestellt, wie gewagt das war, aber sie haben auf jeden Fall einen gewagten Schritt gemacht mit dem GDDR-RAM und sind natürlich damit einfach am Ende als klare Sieger rausgekommen. Wie du schon gesagt hast, der kleine SD-RAM-Cache, der jetzt da noch extra eingebaut würde, der quasi einfach dann gewisse spezielle Prozesse beschleunigt, ist definitiv das Bottleneck und vor allem auch einfach das Problem für die Entwickler natürlich. Das heißt, derzeit könnte man ganz klar sagen, und das ist ja auch eh noch eine andere Frage, die man sich stellen muss, warum sind die beiden Konsolen, gibt es überhaupt Unterschiede zwischen den beiden Konsolen? Technisch gesehen sind die quasi identisch, der einzige Unterschied ist der RAM und ein ganz minimal schnellerer Prozessor, aber ich meine, den kann man komplett ignorieren. Und RAM ist für 90% der Spiele völlig irrelevant. Also ab 4 GB, also eigentlich brauchst du 1 oder 2 GB im normalen Fall. Heutzutage vielleicht 3, 4, die ja beide Konsolen. Mittlerweile brauchst du mehr. Jetzt seitdem die Konsolen das auch mehr haben, hört man auch mal wieder bei PC-Specs, dass die RAM-Zahl jetzt auch. Klar, die geht jetzt auf jeden Fall nach oben, aber trotzdem ist es definitiv nicht so, dass der RAM ein Spiel groß ausbremsen kann. RAM hat halt andere Aufgaben, der macht das Spiel in anderen Belangen schneller, aber das hat nichts mit FPS-Zahlen im Normalfall zu tun. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirklich gute Begründung, warum das wirklich das ausbremsen könnte, es sei denn natürlich wirklich einfach, die Leute nutzen den SD-RAM nicht oder den extra S-Cache-RAM nicht gut genug aus und geben sich quasi nicht die Mühe, um das gut zu nutzen. Das heißt, in der Hinsicht könnte ich auf jeden Fall noch verstehen, wenn es tatsächlich einfach in Zukunft wieder mehr Annäherung, gerade jetzt am Anfang, das haben wir damals auch prophezeit, hängt die Xbox One ein bisschen hinter. Ich glaube, der Vorsprung wird sich irgendwann auflösen und die beiden werden eigentlich Kopf an Kopf sein, was zumindest die Technik angeht. Aber selbst dann gibt es ja noch genug Spiele, die eben diese 1080p nicht schaffen. Jetzt ist halt die Frage, war das halt ein falsches Versprechen? Ich meine, grundlegend von den Specs her, Skyrim könnte man zum Beispiel auf der neuen Konsole ohne Probleme auf 1080p laufen lassen und 60 FPS. Nur die neuen Spiele sind natürlich jetzt auch ein Stück anspruchsvoller, logischerweise, weil jetzt kann man endlich mal die technische Avantgarde nutzen, die man ja damit quasi zur Verfügung hat. Und da ist halt auch mal die Frage, ob dann Entwickler sagen, wir möchten es lieber den, also sind uns die 1080p 60 FPS wichtiger oder lieber das, was wir auch gesagt haben, mittlerweile ist es für Entwickler immer schwieriger geworden, rein mit der, sag ich jetzt mal, mit dem reinen ersten Eindruck der Grafik wirklich, sag ich jetzt mal, Eindruck zu schinden. Ja. Wie man das früher noch konnte. PS3 Reveal war damals, du hast das Gefühl, du betrittst jetzt eine ganz neue Dimension von Spielegrafik. Ja. Und das hast du halt momentan einfach nicht mehr. Und sie versuchen es aber trotzdem immer noch, weil das natürlich immer noch das ist, was, sag ich mal, bei dem Otto-Normalkunden vielleicht am ehesten zieht. Im Otto-Normalkunden kannst du nicht damit ziehen, indem du sagst, ich weiß, es sieht nicht so viel besser aus, was jetzt irgendwie, jetzt so auf den ersten Augenblick, aber es läuft in 1080p und 60 FPS. Dem ist das egal. Natürlich. Würde ich behaupten. Und dass sie dann natürlich eher versuchen, dann in anderen Sphären, sag ich mal, sich weiterzuentwickeln und dementsprechend dann auch vielleicht ein bisschen darauf vertrauen, dass der Hauptmarkt für die Konsolen eben, zum Beispiel mit 30 FPS vollkommen zufrieden ist, solange sie stabil sind. Ja. Und vielleicht auch nicht unbedingt den Unterschied zwischen 1080p und 900p sehen können. Ja. Also ich könnte meinem Vater wahrscheinlich erzählen, was ich wollte, der könnte wahrscheinlich den Unterschied zwischen 27p und 1080p nicht sehen, aber... Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass das das Problem, dass es natürlich auch einfach eine vielleicht fiktive Debatte ist, die wir hier gerade führen. Also ich meine, natürlich ist es natürlich eine sehr, sehr, sehr Hardcore-Gamer-spezifische Debatte. Das ist sowieso also, klar, aber ich meine, selbst in dem Bereich ist es halt schwierig einzuschätzen. Ich meine, ich habe meine Meinung dazu, weil ich mich dafür interessiere und du hast deine Meinung dazu, weil du einfach Meinung zu solchen Themen hast, aber... Beziehungsweise natürlich auch bei mir, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, japanische Spiele sind zum Beispiel, also das sind halt die Hauptspiele, die Spiele sind halt einfach nicht grafisch anspruchsvoll, also... Ich weiß nicht, also außer Final Fantasy 15 fällt mir jetzt in meinem Kopf jetzt spontan jetzt vielleicht noch Bloodborne, aber sonst kein grafisch aufwendiges japanisches Metal Gear Solid 5 aufwendiges Spiel ein, wo ich das Gefühl habe, okay, die Japaner nutzen wirklich die Hardware. Ich meine, die Japaner haben letzte Generation die Hardware nicht richtig genutzt. Warum sollten sie es diese Generation tun? Man schaue sich mal an, was jetzt ungefähr für PS4 alles angekündigt wird. Persona 5 wird gut aussehen, wird vielleicht wie Kevin aussehen, aber es hat Persona 5, das hat vielleicht ein bisschen Cell-Shading-Grafik haben und so weiter, das wird nicht... Das ist kein technisch anspruchsvolles Spiel. Ja. Richtig. Dementsprechend war ich auch noch deswegen noch nie so... Also es ist auch eine sehr westlich zentrierte Debatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in japanischen Foren nie darüber geredet wird. Ja, definitiv nicht. Zumal es ja in japanischen Foren noch, ich meine, davon abgesehen, dass die Auflösung eh kein Thema ist, wäre es auch, selbst wenn sie ein Thema wäre, kein großes Problem, wenn eben die Auflösung geringer wäre. Wie du schon gesagt hast, die meisten japanischen Spiele sind grafisch nicht mega anspruchsvoll. Beziehungsweise erzählen Japaner, dass du es auf dem PC besser kannst. Dann fragen Japaner, du spielst Spiele auf dem PC. What the fuck? Ja, natürlich. Also das ist halt richtig. Also deswegen ist es halt schwer einzuschätzen, wie relevant wirklich eigentlich die Debatte ist. Ich finde es halt einfach nur grundlegend schon interessant. Und ich persönlich als jemand, der eben auch gar keine Konsole besitzt und auch gar nicht unbedingt eine besitzen möchte, und eben diese Verwandtschaft zum PC hauptsächlich sich dadurch ergibt, dass ich eben über sowas wie Technik zum Beispiel im Vergleich rede. Ich habe halt natürlich dann doch schon ganz stark das Gefühl, dass es durchaus ein Faktor war und durchaus relevant war, dass eigentlich mit 1080p und 60 FPS gerechnet wurde. Auch ein Stück weit zu Recht. Ich bin kein großer Grafikfetischist, überhaupt nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass man gerade eine Full-HD-Auflösung, gerade höhere Auflösung sieht man immer und bemerkt man immer. Das macht alles wesentlich schärfer und natürlich ist der Unterschied zwischen 900 und 1080p jetzt echt nicht so mega riesig. Aber auf einem großen Fernseher siehst du sie durchaus. Und ich bin natürlich einfach vom PC immer mehr als 30 FPS gewöhnt. Und ich sehe 30 FPS durchaus. Stabile 30 FPS sind die untere Grenze zur richtig guten Spielbarkeit. 30 FPS sind das, wo man sagt, ab da fängt's an, dass man es eigentlich ohne Probleme spielen kann und dass einem nicht irgendwie auffällt, dass es leichte Ruckler gibt. Aber wie gesagt, das ist die unterste Grenze. Das heißt also 40, 50, 60 FPS, da kommen wir dann in den Bereich, früher hieß bei PC immer der Abschnitt 50 FPS, ab da sieht man keinen Unterschied mehr. Mittlerweile sagt man es heutzutage bei 60 FPS, dass eben da keine bildwiederholratenbedingte Ruckler oder sowas drin sind, dass du wirklich komplett flüssiges Spielen hast. Und ich sehe 30 FPS durchaus. Und ich muss sagen, ich finde es nicht unbedingt mega wichtig, vor allem nicht für Konsolen, weil es mir egal sein kann, ich habe keine. Aber ich kann schon verstehen, warum das durchaus für den einen oder anderen relevant ist. Und sind wir mal ehrlich, die Diskussion über eine neue Generation ist im Normalfall immer erstmal eine technische. Du willst von einer neuen Generation nicht unbedingt plötzlich völlig innovative Spiele, die es früher nicht gab, haben. Natürlich willst du coolere Spiele haben, aber hauptsächlich coolere Spiele, die eben gerade technisch mehr können. Ich meine, du hast die Möglichkeit, coolere KI zu programmieren, weil du eben mehr technische Möglichkeiten hast, also machst du das. Du hast die Möglichkeit, coolere Grafik zu haben, also machst du das. Das heißt also, grundlegend ist der Konsolensprung ja ein rein technischer Sprung, der einen hauptsächlich auch erstmal technisch interessiert. Das heißt also, alle Leute, die gespannt waren auf die neue Generation, waren gespannt auf den neuen technischen Fortschritt. Und deswegen finde ich das schon durchaus relevant, eben, selbst wenn man nicht groß Technik- oder Grafikfetischist ist, zu sagen, naja, wir haben gewisse Dinge erwartet, ja, werden die so erfüllt. Aber das ist ja auch das Ding, was ich ja vorhin gesagt habe. Ich glaube, diesen technischen Fortschritt Leuten zu verkaufen, die sich nicht so damit beschäftigen, geht halt eher über andere Sachen als über Frame Rate. Ja, sondern ja, nein, das ist absolut korrekt. Damit hast du auf jeden Fall recht. Also natürlich ist es Also ja. Leute, wenn Leute einen Trailer zu Watch Dogs sehen und die Sachen, die du da machen kannst, dann ist eher wirklich diese lebendige Stadt und die Möglichkeiten, die du da drin hast, sind sehr viel wichtiger, um die neue Generation zu bewerben, als, wie gesagt, als diese Raw Stats, sage ich mal. Ja, definitiv. Weswegen, ja, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, vielleicht wird es auch einfach nur bedeuten, dass die Konsumrelation einfach kürzer sein wird dieses Mal. Ja. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, das ist halt immer gefährlich bei Konsolen, das habe ich ja beim neuen 3DS schon gesagt, weil viele Leute gesagt haben, vielleicht ist einfach dann möglich, dass Microsoft einfach eine verbesserte Xbox One rausbringt. Ja, stimmt. Aber da geht's dann halt wieder los mit dem, naja, auf eine spätestens wenn es dann wieder anfängt, es gibt bestimmte Spiele, die kannst du nur auf dieser verbesserten Version spielen, ist eigentlich der Sinn einer Konsole eigentlich völlig hinüber, weil dann hast du eigentlich die gleiche Situation mit, entweder du hast einen High-End-PC oder hast einen oder eben keinen High-End-PC. Es gibt halt bestimmte Spiele, die laufen halt nur auf so einem. Ich meine, andererseits, du hast ja sogar dann fast noch eine schwierigere Situation als auf dem PC. Am PC kannst du immer noch sagen, Klar. Schraub halt die Grafik runter. Ich meine, du hast halt keine Grafikoption groß auf der Konsole. Das läuft halt so, wie es läuft. Wenn es nicht läuft auf der alten, läuft es halt nicht. Ich meine, ich bezweifle natürlich schon ein Stück weit, dass Microsoft zum Beispiel oder auch Sony jetzt sowas wirklich wie Nintendo machen werden, dass sie so eine PlayStation 4.5 quasi rausbringen. Und eine Xbox 1.5, keine Ahnung, wie man das denn nennen würde. Ja. Aber wie gesagt, also ich glaube letztendlich, um das vielleicht noch so und so zu sagen, ich glaube, es kommt dann auch wirklich so ein bisschen drauf an, wie Entwickler wirklich so ein Spiel angehen. Welche Sachen sind uns wirklich wichtig und welche weniger. Du hast ja auch schon gesagt, Spiele der letzten Generation, die laufen alle, also wie man das auch an Last of Us sehen kann, das läuft perfekt in 1080p 60 FPS. Mhm. Also, und sieht auch noch immer noch für ein PS3-Spiel sehr gut aus. Ich bin auch ziemlich sicher, dass GTA 5 auch nochmal auf der Next Gen in 1080p 60 FPS laufen wird. Ja. Ziemlich gut. Und es dann da halt immer dann die Frage ist, wie nutzen Entwickler dann auch wirklich diesen, es mag kein High-End-PC sein, aber du hast ja auch schon gesagt, theoretisch müsste es trotzdem irgendwie möglich sein. Zumindest bei dem grafischen Standard, den wir letzte Generation hatten. Absolut, ja. Wie hoch sie wirklich diesen grafischen Standard jetzt so hochsetzen, ob sie sagen, sie gehen da ein bisschen zurück, gehen dann doch lieber mehr auf die Auflösung und auf die Framerate. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Überlegung, die sich natürlich vor allem First-Party-Studios stellen werden. Gerade First-Party-Studios haben ja auch den Anspruch, nochmal die besten aussehendsten Spiele auf der Konsole zu haben. Zu Recht auch, weil sie arbeiten nur mit dieser Maschine. Ja. Dass gerade die sich dann, glaube ich, relativ bewusst sind, was sie ungefähr machen dürfen und wo sie vielleicht Abstriche machen können. Also ich erwarte das zum Beispiel bei Uncharted 4. Absolut, ja. Aber ich habe auch bei Uncharted 4 wiederum, Naughty Dog ist halt wieder auch so ein schwieriges Beispiel, wie manche auch immer sagen, Naughty Dog kann halt Sachen, die kann halt nicht jedes Studio. Also manche sagen, es kann wahrscheinlich sogar mindestens genauso gut aussehen wie Assassin's Creed Unity und trotzdem 1080p 60 FPS haben. Also sie glauben einfach, dass Naughty Dog das schafft. Nicht mehr, ich glaube das auch, dass sie das schaffen. Naja, ich meine, zum einen glaube ich, dass sie es schaffen, einfach auch natürlich, weil Assassin's Creed Unity zum Beispiel, und das ist ja auch schon oft gesagt worden, ich meine, es sind sowas wie die Menschenmassen und so ein Kram, das hast du ja alles in Uncharted 4. Ja. Weiß man natürlich nicht, aber höchstwahrscheinlich nicht. Also ich meine, der technische Anspruch von Unity kommt ja eben auch aus der Prämisse, die sie halt eben für das Spiel haben, eben eine komplett realistische Stadt abzubilden. Das war ja nie Teil der Uncharted-Serie, völlig irrelevant. Das waren halt vor allem keine riesig großen offenen Levels. Ich meine, wer weiß, ob das ein Open-World-Spiel wird, aber ich bezweifle das jetzt einfach mal. Ja, das ist auch so die Frage. Also letztendlich habe ich auch das Gefühl, momentan ist zumindest mit der Auflösung auf der PS4 eigentlich alles in Ordnung. Ja. Also auch Dragon Age Inquisition läuft, der soll ja auch in 1080p laufen. Das Einzige, was wo viele sagen, okay, wir uppen lieber die Resolution als die Frame Rate. Ja, das stimmt. Das ja. sagen halt viele Entwickler. Das stimmt schon. Es ist ja, wie gesagt, auch eher so eine Frage. Also ich meine, das kann man jetzt auch noch nicht so ganz beantworten, wie du schon gesagt hast. Vielleicht gibt es auch eine kürzere Konsolengeneration. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, die Grafiksprünge sind halt auch geringer. Klar sind die Grafiksprünge von vor 8 Jahren riesig jetzt. Was heißt riesig? Auch nicht mal. Aber sie sind auf jeden Fall natürlich im Vergleich relativ groß. Aber die Technik entwickelt sich jetzt ja auch nicht mehr so krass weiter. Wenn du da noch Morpheus mit da drin hast. Ich meine, wir haben jetzt schon gesagt, das technisch interessant ist, was derzeit gerade passiert, sind Sachen wie Bewegungssteuerung vielleicht für manche Leute oder zum Beispiel wie Virtual Reality. Das hat überhaupt gar nichts mit Auflösung zu tun. Es gibt 4K-Fernseher, es gibt 4K-Monitore seit ein paar Jahren. Niemand interessiert sich dafür. Ich meine, es gibt natürlich Enthusiasten, die wollen natürlich auch, dass Spieler in 4K laufen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es PCler gibt, die ihre Spieler 4K laufen haben, aber... Gut, klar, aber das ist dann halt wirklich eine absolute Nische, ja. Ich meine, ich habe schon einen großen Fernseher. Ich glaube, den Unterschied zwischen 4K und 1080p sieht man auf meinem Fernseher definitiv nicht. Ja, nö, das kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, ja. Aber das ist halt so die Sache. Also das ist halt wirklich die Frage einfach, entweder, ja, ist die Konsolengeneration so lange, updaten sie zwischendurch oder müssen sie das überhaupt updaten, weil passiert es überhaupt noch viel. Trotzdem natürlich irgendwie ein bisschen schade gerade. Vor allem ist natürlich auch bei Sony in dem Sinne interessant, weil Sony ist natürlich auch in dem Sinne, für sie ist der japanische Markt im Gegensatz zu Microsoft immer noch sehr wichtig. Und wenn du jetzt in relativ kurzer Zeit jetzt eine neue Konsole, die noch höhere Specs hast, ich meine, es wird in Japan das nicht. Ich meine, dieses Gefälle von westlichen und japanischen ist jetzt schon riesig. Also davon abgesehen laufen Home-Konsolen eh nicht. Ein Markt, der jetzt schon deine PlayStation 4 nicht kaufen wollte, kannst du garantiert keine neue Konsole ein halbes Jahr später andrehen. Warum auch? Und schon gar nicht, wenn die Spiele dann genauso aussehen wie jetzt auch noch. Also ja, klar. Und wenn du bei den meisten japanischen nativen Spielen quasi nicht mal einen großen Unterschied siehst, auf jeden Fall. Aber deswegen ist es halt irgendwie schwer abzuschätzen. Ich meine, daher stammt vielleicht auch so ein bisschen meine Enttäuschung, meine persönliche, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich hätte es gern gehabt, dass wir jetzt absolut auf der Höhe der Zeit sind. Und dann quasi in Zukunft wieder eine neue Entwicklung sehen, die dann vielleicht wieder irgendwann den PC bevorzugt, aber dass wir jetzt zumindest irgendwie wieder ein Jahr lang haben, wo wir so absolute Avantgarde haben. Was ja auch noch dahingestellt ist. Ich meine, wir gucken uns Spiele wie The Division an. Derzeit, meiner Meinung nach, gibt es nicht, was viel besser aussieht in Trailern, Gameplay-Trailern, als The Division. Keine Ahnung, wenn das so aussehen sollte auf den Konsolen und flüssig läuft in Full-HD-Auflösung, mit von mir aus auch 30 FPS, dann müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Aber gerade so ein Spiel, wenn ich mir Spiele wie zum Beispiel so wie Watch Dogs angucke und gucke mir dann The Division an, es ist schwer für mich irgendwie sich vorzustellen, dass das eben so laufen wird. Und wenn wir jetzt eben, deswegen ist die ganze Debatte ja letztendlich überhaupt jetzt Hauptthema bei uns, wenn wir jetzt schon Probleme haben und sowas wie The Division noch aussteht, dann frage ich mich halt, was passiert damit? Wird The Division dann irgendwie sowas wie 720p? Ja, ich meine, Division sieht schon echt gut aus. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, Infamous Second Son sieht besser aus als Watch Dogs und läuft in 1080p auf der PS4. Stimmt, ja, absolut. Ich meine, gut, aber weiß nicht, ist halt immer schwer zu sagen. Ich meine, Watch Dogs ist natürlich, ich würde sagen, aber vom Anspruch her könnte man Ja, ist natürlich immer schwer zu sagen, weil vor allem natürlich bei Watch Dogs kann man immer noch sagen, dass da, weil man auch sehen kann, dass der PC ja auch mehr Probleme mit Watch Dogs hatte, als er müsste. Mhm. Dass man vielleicht bei Watch Dogs zumindest von vielleicht auch ein bisschen von der einfach fehlenden Optimierung reden kann. Mhm. Während natürlich Infamous Second Son als First Party natürlich den Vorteil hat, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, die PC auch voll ausnutzen zu können. Deswegen ist es, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass, wenn es Probleme gibt, es dann auf jeden Fall Third-Party-Titel sind, aber nicht weniger First-Party-Titel. Also bei First-Party bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn es nicht gerade japanische First-Party sind, dass die auch einigermaßen, also die Full-HD und sehr gut schöne Grafik auf jeden Fall ohne Probleme schaffen können. Ja, definitiv. Naja, wie gesagt, aber das ist halt so ein bisschen mein Ansatz gewesen, das ist halt so die Frage. Ich meine, vom technischen Anspruch her würde ich zum Beispiel dann halt auch eher Watch Dogs mit The Division vergleichen, weil ich das Gefühl habe, dass es eben mit so einer lebendigen, riesigen Stadt, die komplett simuliert wird. Das Gefühl, Infamous ist halt ein kleinerer Rahmen. Deswegen. Man muss natürlich zum Beispiel auch mal vielleicht einfach darauf achten, zum Beispiel auch was. Wir wissen ja auch alle, dass die Xbox One-Spiele, die exklusiv sind, ja auch viel besser laufen als Multititel. Also, die Xbox One, also Forza zum Beispiel läuft ja auch auf 1080p, so wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sunset Overdrive in 1080p läuft, aber ich meine auch, aber ich bin mir nicht sicher. Sunset Overdrive ist ja auch eh nochmal mit der Comic-Grafik und so, ist ja auch quasi technisch. Klar. Und so, ja. Aber ja, letztendlich. Ja, also deswegen, also ich fand es einfach nur interessant. Also ich persönlich habe nur diesen Technikkram, der mich an der neuen Konsole interessiert und natürlich dann für mich auch automatisch immer, und das ist ja immer so ein bisschen. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn du Bloodborne spielen willst. Ja, also nicht nur, also vor allem ist natürlich jetzt auch das. Letztendlich ist ja eh immer so ein Spieleperipherie-Problem, das ich hier habe. Ich rede über die Technik, weil die Technik für mich relevant ist, weil ich glaube, bei der Technik ist bei mir halt auch so ein bisschen, für mich ist einfach wichtig, dass ein Entwickler, wie soll ich sagen, die richtigen Prioritäten setzt. Dass zum Beispiel, jetzt mal, wenn man es sich zum Beispiel anschaut, Bayonetta sah auf der Xbox 360 jetzt nicht unglaublich gut aus, aber auch nicht scheiße. Es sah aus wie ein durchschnittliches Spiel für die letzte Generation. Aber sie wussten ganz genau in diesem Spiel, sie müssen die 60 FPS einfach haben, weil so ein schnelles Action-Character-Action-Game braucht diese 60 FPS einfach. Ja. Und dass einfach Entwickler einfach sich dazu darüber bewusst sind, wann bestimmte technische Sachen wirklich für das Gameplay wirklich entscheidend sind und wann nicht. Also 60 FPS im JRPG zum Beispiel sind völlig irrelevant, ja klar. Irrelevant bis auf vielleicht sowas wie Tales oder Star Wars, wenn du noch getrennte Kampfbildschirme hast zum Beispiel. Tales gab es auch oft so, dass die Kämpfe in 60 liefen und dann der ganze Rest in 30 zum Beispiel. Ja. Dass du dann da die richtigen also Techniken so einsetzt, dass es Sinn macht. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja kein Spieler, der einfach nur der die Grafik einfach nur so haben möchte, sie ist natürlich schön anzuschauen, aber letztendlich immer zweitrangig, sollte immer dem Gameplay untergeordnet sein. Nein, natürlich, auf jeden Fall. Schlechtes Spiel ist super aussieht, ist immer noch ein schlechtes Spiel, darum geht's ja auch gar nicht. Aber trotzdem habe ich dann halt schon definitiv, und das ist vielleicht ein bisschen stärker als bei dir, aber ich habe schon als Ja gut, du bist ja auch PC. Natürlich, aber auch allgemein habe ich grundlegend einfach diesen Anspruch. Ich habe schon als Sekundär, natürlich ist Gameplay und Story und so Kram erstmal wichtiger, aber von den Sekundärzielen quasi oder von den Sekundärsachen, die ich so habe für so ein Spiel, steht definitiv einfach auch sowas wie stimmungsvolle Grafik und so ein Kram einfach definitiv im Vordergrund. Ich möchte schon ein schönes Spiel haben. Also ich meine, ich habe nicht umsonst Stunden und Stunden damit verbracht, zum Beispiel mal in Skyrim zu modden, damit es einfach nochmal ein ganzes Stück besser aussieht, als es aussah. Einfach, weil es schön ist, es zu haben, weil technisch viel möglich ist. Wenn du dir anguckst, wie ein Skyrim-Charaktermodell aussieht vor und nach dem Modden, dann wirst du schon auch definitiv, wahrscheinlich würde es wahrscheinlich jeder sagen, ich würde nur noch mit Mods spielen, weil diese Charaktermodelle einfach viel schöner sind. Hochaufgelöste Hauttexturen und so ein Kram. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die Charaktermodelle in Skyrim sind halt allgemein einfach. Natürlich. Also mir gefällt der Artstyle zum Beispiel einfach nicht. Das sind halt zum Beispiel auch so Sachen, die in dem Sinne halt nicht technisch sind, sondern wenn der Artstyle einfach nicht gut ist, dann... Klar, aber das meine ich halt so, weißt du? Also ich meine einfach nur, dass halt Technik in dem Moment trotzdem, glaube ich, für die meisten Leute, auch wenn du das nie sagen würdest, das wäre relevant für dich, glaube ich, fällt sie dir auf, und schönere Technik ist immer schön zu haben. Das heißt also auch selbst, wenn es natürlich, es ist immer nice to have, aber es ist... Ja, natürlich, aber deswegen rede ich ja darüber, deswegen meine ich das ja auch. Deswegen ist ja auch für mich das Einzige, deswegen sage ich ja, ich rede darüber letztendlich als... Ist ja eigentlich merkwürdig, dass ich als Nicht-Konsolenspieler über die Technik der Konsolen rede. Aber für mich ist das zwangsläufig ein Thema. Und deswegen interessiert es mich überhaupt letztendlich auch hauptsächlich nur die Technik bei den Konsolen. Weil ich eben die letzte Generation komplett erlebt habe. Ich habe erlebt, dass 8 Jahre lang die Konsolen bestanden haben. Und von diesen 8 Jahren waren mindestens 5 oder 6 Jahre, wo ich das Gefühl hatte, mein PC könnte mehr, als er leisten muss. Und ich kann mir für 600, 700 Euro einen PC zusammenbauen, der alles auf maximale Auflösung, maximal Details, Ultra und so ein Scheiß. Mein PC war nicht mega, mega toll. Mein PC ist kein High-End-PC. Und ich kann Crysis auf den höchsten Auflösungen spielen. Und Crysis ist heutzutage immer noch in der Hinsicht ein Stück weit Benchmark. Das heißt also, ich habe eben erlebt, wie diese Technik sich ein Stück weit ausgebremst wurde durch die Konsolen. Und habe auch Spiele gehabt, bei denen ich sage, langsam habe ich das Gefühl, es könnte mal technisch vorangehen. Und deswegen, ich bin abhängig von der Technik der Konsolen als PC-Spieler, weil die Konsolen eben der Standard sind. Und wenn die Konsolen nicht mit dem PC mithalten können, dann heißt es hauptsächlich Pech gehabt, PC, du musst dich mit dem abfinden, was eben Standard ist. Aber letztendlich ist ja dieses alte Argument, wenn man davon redet, dass Konsolen PCs bremsen, ist es ja wirklich nur in rein technischer Hinsicht. Und dann ist natürlich wieder das Problem, wie wichtig ist einem eigentlich diese technische Bremse? Also... Ja, und das sage ich also. Mir wäre es halt in dem Moment nämlich zum Beispiel egal, weil ich diese Diskussion natürlich schon oft hatte, vor allem natürlich in Verbindung mit, ja, der PC bremst so ein bisschen die Konsolen aus, während ich dann immer sagen würde, naja, das mag technisch schon richtig sein, aber Gameplay-technisch auf gar keinen Fall. Also du meinst umgekehrt, die Konsolen bremsen PC aus, ja. Genau, aber Gameplay-technisch auf gar keinen Fall, während ich nämlich so sagen würde, naja, letztendlich lief die Diskussion immer darauf, dass ich gesagt habe, naja, aber... Der PC bremst ja in dem Sinne auch bestimmte andere Sachen aus, wie zum Beispiel die, also ich bin zum Beispiel zu der Meinung, also vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, ich würde zum Beispiel sagen, das Kampfsystem MMOs ist deswegen meiner Meinung nach nicht wirklich gut, weil es sich auf die Maussteuerung vertraut und kein nicht wirklich ein Kombo-System hat, oder die meisten eben nicht. Da kann man auf jeden Fall definitiv in andere Richtung diskutieren. Man kann auf jeden Fall sehr viel diskutieren, aber ich würde halt immer sagen, naja, der PC als Markt, der bevorzugt schon ein paar bestimmte Genres. Und es ist nicht so, dass ich sagen würde, naja, der Spielemarkt würde vielleicht auch, könnte auch vielleicht noch andere Sachen besser. Also nicht nur auf die rein technischen Sachen so gucken, sondern auch, wie gesagt, also Gameplay. Ja, aber ich meine, zum einen ist es natürlich ein schweres Argument zu sagen, der PC bremst irgendetwas aus, weil der PC irrelevant ist für die Konsolen. Richtig. Das heißt also, deswegen in der Hinsicht quasi das Argument schon schwierig. Und zum anderen sind natürlich MMOs auch ein schwieriges Feld, weil MMOs halt einfach nur mal das starste Genre überhaupt sind. Und das hat, glaube ich, 0% mit dem PC zu tun, sondern 100% mit den Konsolen an sich, mit dem Genre an sich. Ich meine, es gibt Kombosysteme und so ein Kram zum Beispiel, auch in Online-Rollenspielen, auch für den PC zum Beispiel. Ja, aber die sind dann wirklich rudimentär. Ja, natürlich, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass es, also ich meine, weißt du, das ist ja so eine Sache, ich würde immer sagen, und das ist auch bei der Konsole so, und da würde ich das Argument komplett umdrehen in dem Moment und sagen, auch gameplay-technisch schränkt die Konsole, wenn eher den PC ein. Ich meine, unter anderem ist das Echtzeitstrategie-Genre, unter anderem sage ich bewusst, weil 100% nicht das liegt nicht 100% an den Konsolen. Aber unter anderem ist Echtzeitstrategie-Genre ausgestorben, weil es auf den Konsolen nicht spielbar ist. Und weil die Konsolen den großen Markt ausgemacht haben, macht keiner mehr Echtzeitstrategie. Und natürlich ist das jetzt ein Genre, aber auch andere Gameplay-Mechaniken sind, glaube ich, mit der Maus und Tastatur besser umsetzbar, als sie es mit dem Controller wären. Ich meine, Maus und Tastatur sind definitiv das, sagen wir jetzt mal, du hast mehr Möglichkeiten mit Maus und Tastatur, als du mit dem Controller hast, 100%. Und außerdem sind Maus und Tastatur etwas, das nicht kompatibel ist mit der Konsole zum Spielen, wohingegen du an jeden PC ein Gamepad anschließen kannst. Das heißt, im Grunde genommen ist der PC ja so flexibel, dass er eigentlich nichts einschränken kann. Also deswegen, ja, also ich weiß aber das schon, Problem dass ist ja, aber das ja. Problem ist ja, der PC an sich nicht, aber der Entwickler, der für den PC entwickelt. Aber welcher Entwickler denn groß derzeit exklusiv für den PC? Ja, natürlich, aber natürlich, das war natürlich auch eine Debatte, die jetzt natürlich nicht jetzt geführt wurde, sondern natürlich früher. Ja. Also ich habe, als vielleicht noch nicht jeder PC-Spieler ein Gamepad hatte, weil das ist auch eine Entwicklung, die auch erst, ich erinnere mich noch vor 10 Jahren, da war das wie ein Gamepad? Nein. Also, klar, auf jeden Fall, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also ich war über den... Auch die Akzeptanz des Gamepads auf dem PC-Markt ist natürlich auch noch nicht etwas, was... ja, aber trotzdem ist es halt schwer. Also derzeit ist es halt... Also derzeit würde ich sagen, kann man das Argument so nicht mehr sagen. Du kannst es nicht mehr so stehen lassen und sagen, naja, der PC schränkt auf den Konsolen ein. Das ist definitiv nicht der Fall. Warum auch, wie gesagt. Ich meine, selbst wenn man das Ganze jetzt irgendwie ausbaldowert ob und hin und her mit Maustastatur und Gamepad, der PC ist so irrelevant, als dass das könnte. Deswegen alleine schon kann er die Konsole nicht ausbremsen. Aber deswegen meine ich ja, deswegen ist überhaupt dieses ganze Resolution-Ding für mich halt eben so interessant und so wichtig. Und ich könnte nachvollziehen, als jemand, der nicht technisch Fetischist ist, aber Technik interessiert, ich könnte nachvollziehen, wenn man als Konsolenspieler sagt, ich habe diese 1080p ein bisschen erwartet, weil gezeigt wurde, dass es durchaus möglich ist und weil damit auch durchaus Werbung gemacht wurde für spezifische Spiele, und habe eigentlich erwartet, dass das ein neuer Standard wird. Und wenn das nicht der neue Standard wird, was ist denn überhaupt der große Sprung, den wir von einer Konsole zur nächsten haben? Du brauchst diese Schlagwörter, um den Leuten das zu verkaufen. Und du hast natürlich recht, der 0-15 Spieler, der sich einfach eine PlayStation 4 kaufen, damit einfach FIFA zocken möchte, und das ist ja nun mal auch ein Teil des Mainstream-Marktes, dem ist das scheißegal, diese Schlagwörter. Aber du musst den Hardcore-Markt bewerben, und für den Hardcore-Markt sind solche Schlagwörter wichtig. Ich meine, klar, du hast recht, das ist nicht das Hauptaugenmerk der Diskussion, aber es wird immer mal wieder erwähnt. Es gibt genug Diskussionen über eben Auflösungen auf den neuen Konsolen, die Enttäuschung über diese. Und das zeigt ja auch, dass ich hier nicht der Einzige bin. Natürlich, also ich würde auch nicht beschreiben, dass diese Diskussion wichtig ist, aber ich persönlich finde diese Diskussion halt einfach müßig und unnötig. Ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt so eine Sache. Also ich bin halt einfach der Meinung, diese Diskussion, also ich würde nicht sagen schaden, aber ich würde zum Beispiel sagen, wir brauchen diese Diskussion nicht wirklich, weil warum denn? Naja, also, aber das ist halt so eine Sache, das sage ich ja. Ich meine, du hast natürlich dann in dem Moment, auch wenn ich das nachvollziehen kann, du bist wahrscheinlich der Einzige, der das so denkt, muss ich trotzdem sagen, du bist natürlich auch auf einer bestimmten Position innerhalb dieser Diskussion, die dir das erlaubt, das zu sagen. Wenn du ein westlicher Rollenspieler wärst, wäre es vielleicht was anderes. Ich meine, du musst dir kann das scheißegal sein, weil die meisten Spiele, die du spielst, sind keine westlichen, und die meisten Spiele, also weißt du, du bist einfach gewohnt, dass Grafik nicht alles ist. Ja, aber selbst dann, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Witcher 2 spiele, mir ist es ehrlich gesagt egal, dass es auf dem PC besser läuft als auf der Xbox 360. Also. Naja, ich weiß nicht, das meine ich ja gerade. Ich glaube, das muss man einschränken. Natürlich, vielleicht ist es egal, ich glaube dir das auf jeden Fall. Aber also letztendlich, diese Diskussion finde ich deswegen ein bisschen toxisch, weil sie Spiele zu sehr aufs Technische reduziert. Und das mag ich überhaupt nicht, weil ich der Meinung bin, Spiele sind viel mehr als nur die reine Technik. Natürlich, aber ich meine, in dem Sinne reduziert sich Spiel nicht auf die Technik. Niemand wird sagen, ich kaufe dieses Spiel nicht mehr, weil es sich 1080p aufgelöst Och, hat. Och, wenn du wüsstest. Echt? Hast du genug Leute? Ich meine, gut, aber dann ist es doch in Ordnung. Das ist doch das Recht eines jeden, wenn du nur auf Technik stehst. Natürlich ist das Recht eines jeden, aber trotzdem ist es... Also, wenn du mir erklären würdest, du würdest ein Spiel nicht kaufen, weil es nicht in 1080p läuft, würde ich einfach sagen, ich weiß nicht, also ich würde dich nicht als Spieler bezeichnen. Weil das der dümmste Grund ist, und da natürlich gibt's noch dümmere, ein Spiel nicht zu spielen. Ja, ich weiß nicht, also zum einen, wir kommen zu weit weg von dem, was ich eigentlich wollte, aber ich egal, weiß, aber letztendlich will ich damit nur noch darauf hinaus, Dark Souls ist kein besseres Spiel in 1080p als nicht, es ist ein besseres Spiel, aber es wird nicht dadurch vom besten Spiel aller Zeiten zu einem Spiel, was man nicht kaufen muss. Nö, natürlich nicht, aber wie gesagt, ich meine, die Leute, die das Spiel nicht kaufen, sind extrem. Die sind nicht die Regel. Und die Leute, die das Spiel nicht kaufen wegen Technik, ich finde, die sind völlig begründet da drin, einfach nur, weil sie offensichtlich mehr Wert auf Technik legen. Und ich kann niemandem vorwerfen, mehr Wert auf Technik zu legen. Ich finde es genauso bescheuert zu sagen, ich scheiße komplett auf eine Story und will nur Mechanik. Finde ich persönlich super unnachvollziehbar. Aber es ist trotzdem, muss eine Begründung sein, um Spiele nicht kaufen zu wollen. Wenn man eine gewisse Agenda verfolgt, wenn man gewisse Dinge von Spielen möchte, dann muss es auch legitim sein zu sagen, wenn ein Spiel mir nicht gefällt, kaufe ich es nicht. Und wenn du eben nur Technik von dem Spiel möchtest und dich daran irgendwie erfreust und das kann das Spiel nicht liefern, dann hast du auch einen Grund, das nicht zu kaufen. Ich meine, du hast natürlich völlig recht, das ist natürlich dann schwierig, du kommst dann irgendwann in einen Bereich, wo du sagst, bist du wirklich eigentlich noch Spieler, wenn es dir hauptsächlich um die Technik geht. Aber trotzdem muss es legitim sein. Und trotzdem, wie gesagt, gibt es auch andere Punkte, die ich genauso für mich persönlich subjektiv betrachtet als unsinnig bezeichnen würde, wenn ich sagen würde, wenn du, oder Leute, die halt sagen, ja, ne, wie zum Beispiel, ich mag nur Mechanik, ich will nur gute Mechanik, der Rest ist mir scheißegal, würde ich immer sagen, das ist doch keine komplette Spielerfahrung, aber das muss legitim sein. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, deswegen wollte ich auch sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es besonders toxisch ist, diese Diskussion zu führen. Ich habe das Gefühl, dass Technik eben einfach ein Teil des Erlebens ist und dass du zum einen, weil du japanische Spiele derzeit spielst, kann es dir egal sein. Und zum anderen bist du auch sozialisiert worden in der Hinsicht, dass es dir quasi egal ist und schon immer war, weil japanische Spiele selten die technisch anspruchsvollsten von allen waren. Wohingegen halt eben das Ganze einfach anders läuft im westlichen Markt. Ich bin im westlichen Markt sozialisiert worden und du kennst mich ja. Ich glaube fast, ich mache mir genauso wenig Gedanken rein theoretisch um Technik wie du. Aber trotzdem fällt sie mir eher auf als dir und trotzdem habe ich ein Bewusstsein dafür, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Natürlich auch, weil ich PC-Spieler bin und nicht Konsolero. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, definitiv. Aber ich glaube schon, dass einfach Technik eben einfach etwas ist, was für uns relevant ist. Und das war ja die Ausgangssituation, die wir vorhin auch hatten. Auch wenn das nicht 100% stimmt, aber trotzdem glaube ich, dass die grundlegende Prämisse der westlichen Spielewelt und der westlichen Spieleprogrammierer wie Spieler der Eskapismus ist eben. Das Eintauchen in eine Welt, Immersion, Fliehen aus dem Alltag. Und dieses Eintauchen wird natürlich grundlegend wesentlich vereinfacht, wenn du eben einfach durch eine technisch realistisch dargestellte Welt hast. Und wie wir jetzt schon an Witcher 2 auch als gutes Beispiel sagen können, das ist nicht unbedingt immer technisch anspruchsvoll. Das geht um Atmosphäre und Einsatz der Technik, die du hast. Aber das ist natürlich einfach sehr schwierig zu machen. Das heißt, also grundlegend ist das auf jeden Fall schon eine technische Diskussion, wohingegen in japanischen Spielen diese Immersion nicht unbedingt im Vordergrund steht. Und dadurch, glaube ich, bist du einfach anders sozialisiert worden. Deswegen siehst du das Ganze. Beziehungsweise Immersion natürlich auch im japanischen Umfeld ganz anders definiert. Absolut, wird ja. Als... Du willst dich in eine Welt, die aussieht wie du, wie in deine immersiert. Du willst dich in eine comichafte Welt zum Beispiel verlieren. Zum Beispiel. Ja, ist ja auch völlig, völlig okay. Aber letztendlich ist halt bei mir halt immer so die Sache, ich habe halt das Gefühl, natürlich kann man sagen, es gibt Leute, die spielen wegen verschiedenen Dingen. Aber ich habe halt, vielleicht hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet, ich habe halt das Gefühl, das technische Aussehen ist halt das, was Spiel am wenigsten in dem Sinne von anderen Sachen in dem Sinne unterscheidet, meiner Meinung nach. Gerade die Art und Weise, die Aktivität, die Agency, die ich habe im Spiel, ist das Entscheidende für mich in dem Moment. Absolut, natürlich. Also deswegen würde ich auch immer sagen, ich kann eher jemanden verstehen, der Spiele wegen Gameplay spielt, weil Gameplay meiner Meinung nach das Core eines jeden Spiels ist, als für Story oder Grafik. Ich meine, Story ist halt zum Beispiel eine Sache, die hast du halt in Filmen, Büchern, was ich was. Also es gibt, wenn du auf Story aus bist, es gibt genug andere Medien auch für dich dafür. Und das gleiche auch für, sag ich mal, in dem Sinne Grafik. Du musst ja nicht unbedingt mit Spielgrafiktechnik affin sein. Du kannst auch mit anderen Sachen noch was machen. Klar. Also ich würde einfach sagen, ich bin halt in der Diskussion halt immer so der Meinung, ich kann nachvollziehen, dass Leute darüber diskutieren. Ich finde die Diskussion ein bisschen müßig, weil ich das Gefühl habe, gäbe wichtigere Sachen, was Videospielentwicklung angeht, über die man reden müsste. Also ich meine, damit hast du 100% recht, aber das ist natürlich wieder das große Problem, dass halt, es gibt immer tausend wichtigere Dinge, mit denen man diskutieren müsste. Ich meine, komplett NeoGAF besteht aus einem Beispiel dafür, worüber man eigentlich nicht diskutieren müsste, habe ich das Gefühl. Also ich meine, ich interessiere mich für 80%, 90% der Dinge, die laufen, 100% gar nicht. Mir ist das komplett scheißegal, nicht alles für Zeitverschwendung. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht möchte, dass Leute darüber diskutieren. Jeder sollte darüber diskutieren, worüber er Bock hat. Wenn du halt Lust hast, über, keine Ahnung, den x-ten Teil von irgendeiner obskuren Mini-RTS-Serie aus der Tschechei irgendwie zu diskutieren und zu fragen, ob das irgendwie relevant ist, dass da jetzt irgendwie die Truppenverbände anders verschoben werden als früher, dann kannst du das gerne tun. Ich meine einfach nur, dass es natürlich trotzdem eigentlich wichtigere Dinge gäbe. Aber ich finde zumindest die Diskussion an sich nachvollziehbar, wohingegen du sagst, ich weiß nicht, was das alles soll, habe ich das Gefühl, ich finde es schon durchaus nachvollziehbar, dass man von einer neuen Konsolengeneration auch ein Stück weit technischen Sprung erwartet. Und wenn der Sprung, der ein Stück weit quasi auch, ne, muss man immer vorsichtig sein mit dem Wort versprechen, aber der ein Stück weit zumindest abgezeichnet wurde für die Zukunft, wenn der nicht da ist, dann finde ich schon nachvollziehbar, dass man auch sagt, das stört mich jetzt, weil auch wenn das für dich nicht so ist, ich glaube, es gibt genug Leute, die sich Konsole kaufen und dann eben gerade sich drauf freuen. Also zum Beispiel auch Henrik. Wir haben mit Henrik auch drüber geredet, der hatte nicht mega Bock auf Shadowfall, auf Killzone, das neue. Aber er hatte mega Bock, das Spiel, also ne, auf das Spiel an sich, aber er hatte mega Bock zu sehen, wie die Next Gen aussieht, wie die Grafik aussieht und so ein Kram. Das Ganze auszuprobieren, welche Möglichkeiten du hast. Und ich glaube, er war nicht der Einzige. Und ich glaube, für diese Leute ist es durchaus auch relevant, dass eben diese Auflösung und diese FPS-Zahl so nicht eingehalten werden können. Und wenn sie halt einfach nur etwas schickere Spiele haben, die sie in letzter Generation auch gehabt hätten, sagen sie, naja, wozu habe ich 400 Euro ausgegeben, so ungefähr. Und das finde ich durchaus nachvollziehbar. Deswegen glaube ich schon, dass es eine wichtigere Debatte ist. Aber wir kommen auch mittlerweile in den relativ peripheren Bereich der eigentlichen Diskussion. Und ich glaube, wir haben es auch relativ ausführlich jetzt gesagt. Wie gesagt, wenn ich zusammenfassen müsste, und ich habe ja meine Theorie am Anfang schon geäußert und an der würde ich auch festhalten, ich glaube tatsächlich, dass da schon eine gewisse Diskrepanz zwischen dem ist, was die Entwickler glauben, was sie damit tun können mit der Konsolengeneration und das, was tatsächlich technisch möglich ist. Und ich glaube auch, dass es da entsprechend, wie ich das ja eben gerade auch nochmal gesagt habe, durchaus berechtigten Unmut darüber gegebenenfalls gibt, dass das eben so nicht möglich ist, wie man sich es eigentlich hofft und erwartet hatte. Und bin jetzt aber eben gespannt auf Spiele wie zum Beispiel The Division, was ich jetzt einfach schon öfter mal als das technisch interessanteste Spiel des kommenden Jahres quasi identifiziert habe. Wer weiß, ob das so bleibt oder ob das wirklich letztendlich so ist, aber für mich persönlich daran messe ich vieles, weil wie oft haben wir darüber diskutiert, über wie die Kugeln in den Fans einschlagen, wie oft er die scheiß Tür zumacht, wenn er am Taxi vorbeiläuft und solche Details. Ich bin gespannt, wie das letztendlich laufen wird, wenn wir jetzt schon so ein leichtes Stolpern spüren, vielleicht in gewisser Hinsicht, was die Technik der Next Gen angeht. Ja. Und wurde The Division jetzt mittlerweile für den PC angekündigt? Ich glaube schon, dass sie es angekündigt haben. Ich weiß nicht mehr, ob es zum gleichen Zeitpunkt kommt oder später. Ja, doch, nee, es kommt an. Es kommt für PC, PS4 und Xbox One ist angekündigt. Es gibt noch keinen Termin oder sowas, ob das irgendwie, gegebenenfalls, wie du gerade gesagt hast, schon später kommt dann für PC, aber es wird für den PC kommen. Es gibt sogar schon ein PC-Cover, das ich veröffentlicht habe. Also ja, es wird definitiv kommen jetzt für PC. Dann würde ich sagen, sind wir ungefähr am Ende angekommen. Natürlich wie immer, was haltet ihr davon? Habt ihr da in irgendeiner Form Bedenken, was die Zukunft angeht? Interessiert euch das überhaupt? Seid ihr der Evie Jones und sagt, wovon redet Merlin da? Ist doch völlig irrelevant. Oder interessiert euch das tatsächlich dann auch doch, wie die eben die Auflösung ist? Hattet ihr vielleicht gar nicht diese Erwartung auch an die Next Gen und sah das bei euch ein bisschen anders aus mit den Erwartungen? Vielleicht gibt es auch andere Dinge, von denen ihr technisch enttäuscht seid, die nichts mit eben Auflösung und derartigen Sachen zu tun hat. In jedem Fall schreibt es auf jeden Fall einfach und wir freuen uns über jede Zuschrift. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties, die ja auch wie jede Woche anstehen und immer heiß erwartet werden, glaube ich, zumeist. ich würde sagen, leg einfach mal los. Was hast du denn als Tasty zu bieten diese Woche? Ja, ich hatte ja eine ganz lange Liste an möglichen Tasties und da ich mal versuchen wollte, ein bisschen Variation reinzubringen, habe ich mir beschlossen, heute mal nicht was zu Videospielmusik zu machen. Oh. Und zwar, weiß nicht, ob das Leute schon kennen, ist auch schon nicht mehr so neu, glaube ich, aber ich bin letztens erst so drauf gestoßen. Es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Smosh Games. Die machen seit neuestem jetzt auch wöchentlich anscheinend eine Reihe, die nennt sich Honest Game Trailers. Ja. Letztendlich ist es nichts anderes, als dass ein Typ in einer sehr trailermäßigen Stimme. Trailermäßigen, epischen Stimme versucht, ein Spiel zu beschreiben und Spiel mehr oder weniger zu vermarkten, aber mit, sag ich mal, mit True Facts, mehr oder weniger. Und, so wie das Spiel wirklich ist, nicht wie man genau, also so nicht Werbung, erlebe das beste Spiel, blablabla, sondern halt wirklich so, wie ist das Spiel wirklich in dieser Stimme und aufgemacht wie so ein Trailer. Und das ist super lustig, also man merkt an den Machern, dass sie diese Spiele auch entweder richtig gespielt haben oder auch richtig beobachtet haben, wie die Community eben auf diese Spiele reagiert hat. Alle größeren Spiele, die ich jetzt gespielt habe, mir dann die Trailer und eben die Videos angeguckt, habe ich gesagt, haben sie das bedacht? Es war alles drin, ist alles super lustig gemacht. Das neueste war zum Beispiel eins zu Dark Souls, das wollte ich eigentlich Merlin zeigen, aber die hatten da auch ein paar Szenen aus Dark Souls 2 und aus Demon's Souls drin und er möchte ja nicht gespoilert werden, weil er es immer noch nicht gespielt hat. Drin und es war einfach super lustig, die wenigen Fehler, die vielleicht die paar Spiele auch haben, wie er es beschreibt, die Art und Weise, wie man sich eben in diesem Spiel fühlt. Sie haben angefangen mit in einer Zeit, in der Spiele so einfach sein können, wie man es selbst möchte, kommt dieses eine Spiel und möchte es alles anders machen. Oder beziehungsweise auf ein paar Glitches, die es mal in den Spielen gab, angesprochen und gesagt, ja, alle Reviews sagen und alle Entwickler sagen, dieses Spiel ist hart, aber immer fair, nur um herauszufinden, dass es doch alles Bullshit ist. Das ist immer unfair und du erlebst dann komische Kollisionen und keine Ahnung was. Also es ist super lustig gemacht. Sie haben bisher, glaube ich, so fast 20 Videos irgendwie. Diablo, Mass Effect, Minecraft, Zelda, Ocarina of Time, Final Fantasy 7. Schaut euch das mal an. Es sind immer ein paar Spoiler drin, deswegen würde ich mir die Trailer mal nur dann anschauen, wenn euch entweder das Spiel nicht interessiert, andererseits ist es dann wieder nicht lustig, oder wenn ihr das Spiel schon gespielt habt. Ja. Aber ist super lustig, also schaut es euch auch mal an. Ja, ich kenne die hauptsächlich über deren Honest Movie-Trailers-Ding, halt eben das genau selbe Prinzip, was du gerade schon beschrieben hast, bloß eben einfach für Filme. Ich glaube, das war auch das Erste, womit sie relativ bekannt geworden sind. Von den Game-Trailern kenne ich tatsächlich relativ wenige. Ich glaube, ich wusste nicht mehr wirklich, dass die das haben. Von daher kann ich aber auf jeden Fall nur empfehlen. Also die Movie-Trailer sind ebenfalls super, super lustig und treffen, wie du auch schon gesagt hast, oft sehr zielsicher genau die Dinge, die man sich oft auch selber gedacht hat, während man den Film geguckt hat oder eben das Spiel gespielt hat. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und cool. Definitiv mal angucken. Ja. Ja, dann mache ich nochmal mein Tasty. Mein Tasty ist mal wieder ein Kickstarter. Das passiert jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig oft und ist etwas, über das ich vielleicht sogar eigentlich gern in den News geredet hätte, aber letztendlich ist es dann doch ein bisschen zu spezifisch, um das zu tun. Deswegen jetzt hier als Tasty, weil ich doch finde, dass es sehr, sehr erwähnenswert ist. Zumal es ein Kickstarter ist, der auch noch 2 Wochen läuft. Das heißt also, da könnt ihr euch definitiv auch noch mit einklinken, wenn ihr da Bock drauf habt. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, das nennt sich Nevermind. Das hatte schon mal vor einem Jahr ungefähr einen Kickstarter, der leider nicht erfolgreich war. Damals wollten sie, glaube ich, 250.000 Dollar haben und haben 125.000 gekriegt, glaube ich. Sie haben es jetzt nochmal auf Kickstarter eingestellt und zwar mit einem, also mit derselben Prämisse, mit demselben Spiel quasi, aber mit einer etwas anderen Partnerschaft und noch ein bisschen mehr Peripherie dazu. Und zwar haben sie sich mit Intel zusammengetan und haben mit etwas, das sich, ich habe es schon wieder ganz vergessen, muss ich leider mal nachschlagen, also wie bei einer Kamera quasi, die Intel demnächst rausbringt, zusammengetan. Und das ist eine Kamera, die deine Bewegungen, deine Facial Expressions, alles Mögliche misst. Dann kannst du zusätzlich noch einen kleinen Herzmonitor anschließen, der eben deinen Puls, deine Pulsfrequenz misst. Und das alles dient dazu, um das Spiel einmal deinen eigenen Ängsten hinzukatern und zum anderen wird das Spiel schwieriger zu spielen, je panischer du wirst während des Spiels. Das heißt, das Spiel ist benutzt als erstes Spiel Biofeedback-Methoden, nämlich eben zum Beispiel Pulsschlag, Atmung, Weitung der Pupillen und dergleichen, um dir darzustellen, wie deine Panik sich gerade auf deinen Protagonisten im Spiel auswirkt. Das heißt, je panischer du wirst, desto höher dein Herzschlag ist, desto schneller du atmest, desto schneller atmet eben zum Beispiel auch dein Charakter, desto eher verschwimmt deine Sicht, desto schwieriger wird sich zu bewegen. Das heißt, je panischer du bist, desto schwieriger ist das Spiel zu steuern. Man kennt das ja zum Beispiel aus Spielen wie Slenderman oder so, dass je näher du an Slenderman dran bist, dann hörst du das Geräusch, dein Bildschirm wird ganz fizzelig, du kannst nicht mehr richtig steuern und so ein Kram. Da passiert vom Prinzip her genau dasselbe, bloß eben nicht einfach nur, es kommt ein Monster und das passiert automatisch, sondern nur, wenn du selbst auch panisch bist, passiert eben diese Reaktion. Das Spiel an sich klingt gar nicht so uncool, ehrlich gesagt. Kann sich auf jeden Fall auch mal den Trailer angucken. Das ist letztendlich wie ein ernst gemeines Psychonauts für die Leute, denen das so sagt. Es ist also die Reise in das Gehirn oder den Geist eben eines anderen Menschen, in die Gedanken eines anderen Menschen. In diesem Fall einfach halt psychisch kranke Personen. Und dann siehst du eben, wie es in ihrem Kopf aussieht, mit all ihren Ängsten und all ihren verwirrten Gedanken, die sie eben in diesem Kopf haben. Klingt super, super interessant, die ganze Idee mit der Prämisse eben, dass du durch Biofeedback eben das Spiel entsprechend intensiver wirst. Scheint durchaus gut zu funktionieren. Sie haben Artikel von Kotaku und Polygon verlinkt schon. Es ist auch ein Kickstarter-Staff-Pick, also es wird auch relativ stark beworben auf Kickstarter selbst. Der Typ von Polygon hat schon geschrieben, es ist sehr, sehr effektiv. Er hat noch nie so ein Erlebnis im Spiel gehabt. Es ist sehr, sehr interessant auch zu sehen, dass du wirklich gegen Ende des Spiels hin hat dazwischendurch einfach dann auch mal pausieren müssen, kurz tief durchatmen, Puls wieder runterbringen und zu beruhigen, damit er weiterspielen konnte. Scheint also sehr effektiv zu sein. Es ist ein sehr, sehr gruseliges Spiel. Es wird dann auch, wenn einige zusätzliche Goals erreicht werden, wird es wahrscheinlich auch Unterstützung wie für Oculus Rift geben zum Beispiel, da das Ganze aus der Ego-Perspektive ist, also auch sehr effektiv und gruselig dann wahrscheinlich. Klingt auf jeden Fall, wie gesagt, super, super interessant, definitiv die ganze Idee dahinter und die Prämisse finde ich super cool. Das heißt also, all die sich dafür interessieren, einfach mal auf die Kickstarter-Kampagne gehen. Wie gesagt, das Spiel heißt Nevermind, wir werden es auch nochmal verlinken und fleißig spenden und dann mal gespannt sein, was eben Teile, die jetzt zum Beispiel aus der Medizin kommen und deswegen wollte ich auch ganz gerne drüber reden eigentlich, eben Biofeedback-Methoden zum Beispiel, das gleiche könnte man ja auch sagen, für zum Beispiel EEG, für das Messen von Gehirnströmen oder so ein Kram, wie das eben auch in eine interaktive Spielerfahrung mit eingebunden werden kann. Finde ich persönlich, klingt extrem, extrem spannend, also schaut es euch einfach mal an. Und weil wir auch immer mal wieder über Frauen in der Videospielbranche reden in letzter Zeit, ist es auch ein Projekt, das von einer Frau gemacht wurde, Erin Reynolds heißt die, sehr sympathisch und cool, stellt das Projekt eben auch im Video vor und 100% unterstützenswert. Natürlich nicht, weil sie eine Frau ist, sondern einfach, weil es ein gutes Spiel ist. Aber nur mal so am Rande nochmal erwähnt dazu. Ich weiß, dass wir beide dieses Spiel niemals durchspielen werden. Never ever. Sie haben auch unten, es gibt ein Bäckertier, das du quasi deine Hauptangst quasi den nennen kannst und dann kriegst du auf jeden Fall eine selbstgemachte Zeichnung von ihr, von der Erin. Die ist nämlich Concept Artist eigentlich und die zeichnet, macht die ganze Concept Art für das Spiel. Kriegst du eine Zeichnung von ihr und es wird am Ende ein Museum geben, wo eben in 3D die meistgenannten Ängste, ich weiß schon, was bei dir da rauskommen würde. Ja, richtig. Also das Lustige ist, das Beispielbild dafür ist das 3D-Mobelle einer riesigen Spinne. Ja, natürlich. Das heißt andererseits, also, bei dir könnte es auch einfach nur ein fetter Haufen Wasser sein. Ja, ja, ganz, ganz tiefes Wasser. Das ist noch wesentlich gruselig. Ich meine, ich habe auch keine richtige Angst. Ich bin kein Spinnenphobiker. Ich finde sie aber nur eklig. Aber trotzdem schon sehr eklig auf jeden Fall. Von daher super, super interessant, ja. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es durchspielen kann. Aber cool finde ich es trotzdem. Ich weiß doch gar nicht, ob es wirklich möglich wäre. Ich meine, ich werde so schnell panisch bei Horrorspielen. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt spielen könnte, wirklich. Ich meine, in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass es eine mechanische Schwelle gibt, die ich vielleicht gar nicht überschreiten kann, um das Spiel wirklich überhaupt spielen zu können. Wir wollen demnächst vielleicht mal PT ausprobieren. Mal schauen, wie weit wir es schaffen, weil ich habe ja jetzt schon Geschichten davon gehört. Klingt gruselig. Ja, es haben mir Leute gesagt, es war das gruseligste Spiel aller Zeit, das sie gespielt haben. Also, nur diesen Teaser, aber... Mal schauen, ich meine, Hideo Kojima hat gesagt, am Anfang wollten wir, dass ihr euch in die Horen pisst. Am Ende haben wir gedacht, nee, wir wollen, dass ihr euch in die Horen Hosen scheißt. Und das hat uns anscheinend gelungen. Ich bin auch gespannt drauf auf jeden Fall. Ich meine, theoretisch haben wir auch immer noch Outlast, ne? Theoretisch. Da ist ja auch nicht viel rausgeworden. Ja. Aber naja, ich schieb's einfach auf die Zeit. Wir haben gerade derzeit einfach keine Zeit dafür. Was ja auch stimmt, ein Stück weit. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende gekommen, oder? Ja. Wunderbar. Ja, dann wie immer, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Diesmal wird es wirklich nur 2 Wochen Pause geben mit einer nächsten schönen Folge. Meldet euch, wenn ihr irgendwas zu melden habt. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommentates Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommentates.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.